3, 2, 1, go! Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. In dieser Folge machen wir es ein bisschen anders. Was ihr gleich hört, ist kein klassisches Podcast-Gespräch, sondern ein Vortrag von Georg Füllbert, den wir hier als Gastbeitrag mit euch teilen. Ann-Sophie und ich waren selbst vor Ort und haben den Vortrag in einem wirklich rammelvollen Veranstaltungsraum gehört. Es war so voll, dass wir auf dem Boden sitzen mussten. An der Stelle auch wirklich vielen, vielen Dank an die DKP in Marburg, die das Ganze organisiert und möglich gemacht hat, sodass wir den Vortrag aufzeichnen durften und jetzt mit euch teilen können. Inhaltlich geht es in dem Vortrag von Georg Füllbert um die Zeit zwischen 1945 und 1966, um das Wiederauftreten von SPD und KPD nach dem deutschen Faschismus, um politische Auseinandersetzungen in Marburg, also auch etwas regionale Geschichte, die aber die Großwetterlage widerspiegelt. Es geht um Wolfgang Abendroth, die sozialistische Opposition in der SPD und im SDS. Der Vortrag zeigt, wie umkämpft linke Politik in der frühen Bundesrepublik war, sowohl in organisatorischen Fragen, in programmatischen Fragen und eben auch ganz konkret vor Ort. Das hier ist der erste Teil einer dreiteiligen Vortragsreihe und damit rein in den Vortrag. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend für den freundlichen Empfang. Das wird euch vielleicht noch vergehen im Laufe des Abends. Vor allem aufgrund meiner begrenzten sprachlichen, stimmlichen Mittel. Da bitte ich die Menschen in der letzten Reihe ganz ungeniert und laut zu brüllen. Lauter, nicht? Dann werde ich Verständnis heucheln und dann genauso leise weiterreden. Ich muss mal sehen, wie ich das hinkriege. Das ist ein Grund, weshalb ich recht schüchtern bin. Dann gibt es auch noch einen weiteren Grund. Es sitzen hier einige Leute da, die genauso viel über bestimmte Abschnitte der Zeit der letzten 30 oder 40 Jahre Bescheid wissen wie ich und wahrscheinlich die ganze Zeit dann Lust haben, mir mal ins Wort zu fallen und sagen, das stimmt mal wieder nicht, was du hier erzählst. Besonders große Furcht habe ich vom Harry Hecker, der da vier Reihen vor mir sitzt, der nämlich das wandelnde Archiv der außerparlamentarischen Opposition in den 50er und 60er Jahren ist. Und nicht nur das wandelnde Archiv ist mit seinem Kopf, sondern es zum Teil auch hat. Er führt das Archiv, hat lange Zeit gesammelt, alle möglichen Materialien, die in dieser Zeit angefallen sind, hat die auch noch, zum Teil in anderen Orten in Verwahrung. Der weiß alles. Und als ich jetzt die Gefahr auf mich zukommen sah, dass er kommt, habe ich ihn gebeten, dass wir vielleicht ein stilles Arrangement treffen. Alles, was falsch ist, ist von mir und was stimmt, ist von ihm. Ich hoffe, dass ich ihn auf diese Weise ein bisschen stillhalten kann. Der Anfang, die ganze Sache fängt ein bisschen langweilig an oder auch sehr langweilig, weil ich erstmal den Rahmen benennen muss. Sonst kommt man dazu, dass man lauter Kleinigkeiten erzählt und das läuft dann nach der Methode Opa erzählt vom Krieg. Nicht? Das ist nicht interessant, aber so Rahmen und Theorie und so, das vielleicht gelingt es mir dann zur ersten Viertelstunde den Saal ein bisschen zu leeren. Also es müsste über den Zeitraum gesprochen werden und über die Ebenen, über die da geredet wird. Und für das Ganze, was da nicht unmittelbar mit Marburg zu tun hat, aber unbedingt auch mit erörtert werden muss, gebrauche ich die Metapher der Großwetterlage. Das Ganze, was hier in Marburg passiert, passiert innerhalb einer Großwetterlage, die auf Marburg immer wieder reinschlägt. Und das muss immer mitbedacht werden, sonst wird das Ganze nur Folklore. Der Zeitraum für die erste Darbietung geht von 1945 bis 1966. Das ist klar eingrenzbar. 1945 die Kapitulation von Nazi-Deutschland, 1966 Ende der CDU-Vorherrschaft in der Bundesrepublik. Große Koalition 1966, da haben wir zwei CDU-Kanzler, Adenauer, Erhard, danach kommt noch ein CDU-Kanzler, aber der hat schon einen Vizekanzler Brandt. Also das ist die Zeit. Und da ist eine Zeit, da könnte man sprechen, da muss es ja wohl eine Opposition gegeben haben und dann wohl auch eine sozialistische Opposition. Das ist also Der Rahmen, da geht es aber schon wieder los. Zeitraum, ja, was ist Opposition? Na, sozialistische Parteien, da mache ich das ganz dogmatisch und ich sage, ich gehe jetzt erstmal aus von den Arbeiterparteien. Ganz egal, was da drin ist, obendrauf steht Arbeiterparteien, das ist KPD und SPD und daneben, ja, so viel. Und dann haben wir wieder verschiedene Ebenen. Auf der Bundesebene ist die SPD die ganze Zeit Opposition. Von 1949 an, vorher hatten wir noch unterschiedliche Länder, da gab es noch keine Zentrale, aber von 1949 bis 1966 die SPD durchgehend Opposition, nennen wir es auch mal sozialistische Opposition, da gibt es auch einen Grund dafür. In einzelnen Ländern regiert sie, in Hessen regiert sie. In Hessen regiert sie von 1946, da stellt sie erstmals den Ministerpräsidenten, bis 1987. Da ist sie Regierungspartei und überhaupt nicht Opposition. Und dann als sozialistische Partei muss ich sie ansprechen, weil sie sich damals selbst noch als sozialistische Partei verstand. Sie hat noch ein Parteiprogramm. Das Parteiprogramm ist von 1925, das Heidelberger Programm. Daran haben immerhin so zwei Altsozialisten wie Karl Kautsky und Eduard Bernstein noch mitgeschrieben. Dazwischendurch gab es mal ein bisschen was anderes, aber das auf das, mit beiden Füßen steht sie noch auf dem Heidelberger Programm. Ab 1959 ändert sich das ein bisschen, und nicht ein bisschen, sondern gravierend. 1959 das neue Parteiprogramm, Godesberger Programm, wo sie ausdrücklich erklärt, wir sind keine Arbeiterpartei mehr, sondern wir sind eine Volkspartei. So viel Markt wie möglich, so viel Plan wie nötig. Nicht? Das ist kein sozialistisches Programm mehr, aber bis 1959 erkläre ich sie hiermit zu einer sozialistischen Partei, weil sie selbst gemacht hat. Und danach ist sie nun ja also eine sozialliberale Partei. Hessen, die nächste Ebene. Da ist es von 1945 bis 1987 tiefrot. Von 1945 wird erstmal von Alliierten Ministerpräsidenten Bürgerlicher eingesetzt, aber als dann gewählt wird, 1946, Christian Stock, ein Tabakarbeiter aus Hessen-Darmstadt, dann Georg August Sinn und so weiter. 1957 ist die SPD die hessische Regierungspartei. Einige Zeit sogar mit absoluter Mehrheit. Am Anfang große Koalition, 1946 bis 1950, dann absolute Mehrheit, dann mit dem Block der Heimat, Bund für der Heimat, Vertriebenen und Entrechteten. Das sind die Entrechteten sind die Nazis. Also ist die Flüchtlingspartei, hat sie auch koaliert und die sind zum Teil dann in die SPD eingetreten. Also man kann wirklich von einer Hegemonie der Sozialdemokratie in Hessen reden, und zwar für die ersten Jahrzehnte auch einer sehr linken hessischen SPD. Das erste Land, in dem zum Beispiel das Schulgeld für weiterführende Schulen eingeführt worden sind. Ja, bitte? Schulgeldfreiheit eingeführt worden ist. Das ist eine Regierungspartei. Ob sie jetzt auch eine Oppositionspartei ist, wird sie als Regierungspartei in Hessen nicht sein, es sei denn über den Bundesrat. Das müsste man noch, dem bin ich nicht nachgegangen, ob es da Initiativen über den Bundesrat gegeben hätte, wo sie vielleicht ihre Oppositionsrolle sichtbar gemacht hätte. Auf jeden Fall treten sozialdemokratische Landesregierungen, das ist ja nicht nur in Hessen so, sondern Bremen bis heute ungebrochen, Hamburg dann lange Zeit auch dadurch hervor, dass sie die in den Landesverfassungen dort verankerten Möglichkeiten der Volksbefragung genutzt haben in 50er Jahren, um zu bundespolitischen Fragen die Bevölkerung sprechen lassen zu können, vor allem gegen die Wiederbewaffnung. Daraus wurde nichts, weil dann höchstrichterlich das verboten wurde. Also da kann man sagen, ja, über die Herrschaft der SPD in Ländern wird auch ein bisschen Opposition oben sichtbar, obwohl sie regieren. Und zwar ziemlich kräftig regieren. Dann Marburg. In Marburg ist die SPD, wenn man jetzt von der Person des Oberbürgermeisters angeht, von 1951 bis 1970 die führende Partei. Das ist die Amtszeit des Oberbürgermeisters Georg Gassmann, in dessen Zeit die Stadt Marburg schon am Baubild gemessen ungemein umgestaltet worden ist. Also viel mehr als Philipp den Großmütigen mit seinem Schloss da oben, ist belanglos. Oder auch den Karl Schäfer und den Kaiser Wilhelm um die vorige Jahrhundertwende. Das Marburger Stadtbild ist heute, so wie es heute ist, gestaltet. In der Zeit von Georg Gassmann, ich sage nicht durch Georg Gassmann, sondern ähnliche Bewegungen haben wir anders auch. Und ein ganz prägender Oberbürgermeister. So viel zur SPD. Bund, Länder, Marburg. KPD, eine völlige Randerscheinung auf allen Ebenen, fliegt 1953 aus dem Bundestag raus und 1956 ist es verboten. Das ist nun das Spektrum, von dem man sozialistische Opposition in irgendeiner Weise erwarten könnte, wenn überhaupt, dann von diesen Parteien. Dann kann man die Frage stellen, gibt es denn links davon auch noch etwas? Da gibt es die Genossen Trotzkisten nicht, die sind irgendwie auch da, aber manchmal sind sie auch nicht da, weil sie in der SPD unterschlüpfen, das ist schwer zu fassen. Es gibt innerparteiliche Opposition in der SPD, zweifellos. Im Bund, ja, in Hessen weiß ich nichts von innerparteilicher Opposition gegen die Landesregierung. In Marburg, ja, darüber reden wir ja heute. Es gibt eine weitere Frage. Ja, nun, gibt es eigentlich auch eine außerparlamentarische Opposition links davon? Ja, die Frage, die ich eben gestellt habe, schwer zu fassen. Ab 1960 ist es anders, aber vorher schwer zu fassen. Die herrschende Lehre bis heute, was das angeht, ist formuliert von dem sozialliberalen führenden Historiker der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Ulrich Wehler. Der sagt, nö, links von der SPD, da gibt's nur den Narrensaum. Alles, was Apo ist und alles, Wolfgang Abendroth, Reinhard Köhnel, alles Narrensaum, nicht? Spielt keine Rolle, weil im Bundestag nicht vertreten. Na, das können wir uns dann mal überprüfen. Mittendrin, dann in was Marburg angeht, eine Einzelerscheinung, nämlich die Einzelperson Wolfgang Abendroth. Der ist eigentlich eine Figur von nationaler Belang, aber das schlägt wie ein Meteorit dann nach Marburg ein. 1951 ist er in Marburg und ist hier seit 1951 ganz normales SPD-Mitglied, und zwar ein eifriges SPD-Mitglied. Zugleich beteiligt er sich an der überregionalen Opposition der SPD gegen Adenauer. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Bis 1959 kann man sagen, ist Abendroth ein ganz normales SPD-Mitglied, auch Mitglied der Opposition, hat großen Respekt vor Kurt Schumacher zum Beispiel, und innerparteiliche Opposition macht er gar nicht. Aber ab 1959/61, da wird Wolfgang Abendroth auch in der Marburger SPD ein Faktor der innerparteilichen Opposition, sehr spät also. Ab 1961 gehört Wolfgang Abendroth zu den Gründern einer relativ neuen Erscheinung der außerparlamentarischen Opposition, APO und so weiter. Also da betätigt er sich in der Terminologie des Herrn Wähler am Narrensaum. So, jetzt im Einzelnen. Ich fange jetzt unfairerweise mit der KPD an, weil sie ja die unbedeutendste Erscheinung ist, aber wir sind ja heute bei der DKP und so viel Patriotismus muss sein. KPD spielt in Marburg, kann man sagen, vor 1933 keine Rolle. 1929 in der Stadtverordnetenversammlung nicht vertreten. Wir haben ja am Markt das denkmalgeschützte Inschrift Wels-Thälmann, das kennt er inzwischen. Da weiß man, ich nehme an, das ist anlässlich der Reichstagswahl 1932 angebracht worden. Ob das ein einzelner Kommunist war oder ob das organisiert war, rätselhaft. Es gibt noch einige Städte in Deutschland, ist es so, Marburg ist da eine kleine Ausnahme. Wels-Thälmann, was das bedeutet, weiß ich nicht. Es gibt eine, sie ist natürlich sofort zerschlagen und verboten in Marburg auch. Es gibt Widerstandstätigkeit und es gibt dann ab 1933 auch eine heute noch bekannte Widerstandskämpferin, in Marburg, Zilli Schäfer und ihr Ehemann Jakob Schäfer, ein Ehepaar, die beide das Schneiderhandwerk gelernt und ausgeübt haben. Zilli Schäfer war Landtagsabgeordnete der KPD von 1933 in Hessen-Darmstadt, im Volksstaat Hessen, kam dann 1933 sofort in Haft und nach 1933 kamen die beiden nach Marburg und haben auch ihre Art von Widerstandstätigkeit ausgeübt. Das wird mündlich überliefert, also Geburtstagsfeiern werden dazu benutzt, um auch Politik zu machen. Dann war sie Hausschneiderin, ging dann mit ihrem Musterbuch auch zur Kundschaft und da gab es Kunden, bei denen sie wussten, dass sie in das Musterbuch auch was reinlegen kann, nicht? Das sind Dinge, die nicht dokumentiert sind, aber mündlich glaubhaft überliefert. Ab 1946 kam ein Ehepaar aus Frankfurt hierher, der Staatsrechtsrat Julius Hahn, der aus dem öffentlichen Dienst herausgedrängt wurde und um den es auch eine Solidaritätskampagne gegeben hat, der sich auch Bertolt Brecht angeschlossen hat. Überliefert ein Briefwechsel zwischen Julius Hahn und Bertolt Brecht in dieser Zeit. Sie wohnten am Rodenberg rechts oben, das letzte bebaute Haus, bevor es dann in Richtung Sellhof weitergeht. Dann haben wir einen Widerstandskämpfer aus Frankfurt, aus Marburg. Das ist der Romanist Werner Kraus, Privatdozent hier, der dann in Berlin in einen Dolmetscher als Soldat eingezogen wurde, in eine Dolmetschergruppe und sich dort betätigt hat in dem Zusammenhang, der von gegnerischer Seite als Rote Kapelle denunziert wurde. Und er wurde gefasst und wurde zum Tod verurteilt. Sein Glück war eben, dass er ein Akademiker war und dass es hier Kollegen gab, die für ihn eingetreten sind, darunter der berühmte Psychologe Kretschmer, die dann organisiert haben und sagten, es sei ein psychiatrischer Fall, nicht? Also bekam er Paragraph 51.2, was dazu führt, des Strafgesetzbuchs, was dazu führte, dass er nicht hingerichtet wurde, sondern als unzurechnungsfähig dann 4 Jahre Zuchthaus bekam. Er kommt dann nach Marburg, ist in dem vorläufigen Landesausschuss, der von Alliierten eingerichtet worden, auf Hessenebene Vertreter der KPD gewesen, geht dann später in die DDR und wird dort auch weiterhin als ein sehr bekannter Romanist tätig und findet dort sein Wirkungsfeld. Es gibt natürlich die einfache Mitgliedschaft, die zerstreut ist. In der Oberstadt sind einige nachgewiesen. Dann im Waldtal dort. Viele von denen sind als alte Leute dann auch später noch in der KPD greifbar. Wir haben ja jetzt auch das Buch über den Kregel von Jocke Möller und anderen. Und da erfährt man, dass auch in diesem sozialen Brennpunkt auch Kommunisten aktiv waren, zum Teil auch im Zusammenhang mit Sinti- und Roma-Bevölkerung irgendwie Schulterschluss geübt haben in der Zeit der Verfolgung. Das ist sozusagen Altbestand, Leute, die schon einiges hinter sich haben. Und dann kommen auch jüngere Leute und es tauchen neue Gesichter auf, und zwar zwei neue Gesichter, die zu nennen sind. Einmal Josef Dörrich. Josef Dörrich, Jahrgang 1922, Werkzeugmacher aus dem Sudetenland. Und dann Hans Gebhardt, gelernter Bäcker, dann nach Kriegsverletzung konnte er den Beruf nicht mehr ausüben, lernte den Beruf des Drehers. Er kam aus Weidenhausen. Das sind so zwei Gesichter, die dann lange Zeit auch noch nach außen als Kommunisten sichtbar waren. Es kam zur ersten Kommunalwahl 1946. Spitzenkandidat ist Werner Kraus. Die Prozenthürde ist sehr hoch, 10%. Die KPD hat ordentlich Stimmen bekommen, aber weniger als 10%. Sie kommen nicht in die Stadtverordnetenversammlung. Aber 1948, dann nächste Kommunalwahl, da gibt es eine KPD-Fraktion und einen KPD-Abgeordneten, der hervortritt, der dann immer wieder auch in Akten des Verfassungsschutzes, auch in der Presse, als Bezirksvorsitzender genannt wird, was er nicht war. Aber er war eine leading figure, also eine führende Figur. Das war Josef Dörrich. Er war dann, wie gesagt, ab 1948 der Kommunist in Marburg. Bundesweit wird er bekannt in einem eigentümlichen Zusammenhang, der nachgelesen werden kann im Spiegel. An einige von euch habe ich ja mal den Aussuch aus dem Spiel geschickt. Er war also Stadtverordneter und war wohl doch der schon das organisierende Zentrum in der Partei. Und es gab amerikanische Besatzung. Und amerikanische Besatzungssoldaten, die saßen dann in der Frankfurter Straße und darunter ein Soldat ukrainischer Herkunft, jetzt amerikanischer Staatsbürger, namens Roschina. Und dieser Herr Roschina hat eines Abends in der Suche nach Alkohol oder was weiß ich oder was anderem, hat er die Leute angesprochen und stellte sich raus, dass er Mitglied der KP der USA war und die Leute, die angesprochen haben, waren Marburger Kommunisten. Und zwar die Kommunisten Adolf Baum, Georg Mayer und Josef Dörrich. Da hat man zusammen die Internationale gesungen und dann hat er doch den Wunsch geäußert, dass er die Armee verlassen möchte und in die DDR abhauen möchte. Das wurde dann auch organisiert. Jupp Dörrich hat ein Auto organisiert, es musste auch Benzin organisiert werden und dann wurde er da Neue Kasseler Straße rausgefahren, Herr Roschina, und wurde unterwegs auch kontrolliert, aber sie kamen durch und er ist dann in die DDR desertiert, hat es aber nicht lange dort ausgehalten und ist wieder rüber, hat sich gestellt den Militärbehörden und dabei wohl offensichtlich auch Namen genannt, seine Helfershelfer. Und diese Helfershelfer wurden dann verhaftet und wurden zu 2 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das waren Adolf Baum, Josef Dörrich und Georg Mayer. Und sie saßen dort in Butzbach ein, haben die Strafe auch abgesessen. Das hat eine gewisse Relevanz kommunalpolitisch, weil 1951 der Oberbürgermeister neu gewählt werden musste in Marburg. Vorher hatte Marburg aus einem Grund, den ich noch nennen werde, einen FDP-Oberbürgermeister, der dann aber zurückgetreten ist, weil er dann das Büro des Bundespräsidenten Heuss geleitet hat. Also die Stelle war vakant und die SPD hat Georg Gassmann, der bisher schon Bürgermeister war, seit 1946 zum Kandidaten aufgestellt und sie wollte, dass die Wahl sicher ist. Und das war nicht so ganz sicher und da ist man denn doch an die KPD herangetreten. Ja, sie bräuchten noch eine Stimme und diese Stimme wäre im Gefängnis. Und dann wurde mit Josef Dörrich Kontakt aufgenommen und dann hat er sein Mandat niedergelegt und nachgerückt ist Tilly Schäfer. Und Tilly Schäfer rückt dann rein und hebt die Hand für den Oberbürgermeister Gassmann. Ob ihre Stimme unbedingt nötig war, habe ich nicht rausgekriegt. Ob sie ausschlaggebende Stimme war, weiß ich nicht. Die SPD wollte auf Nummer sicher gehen, hat die Stimme gern genommen. Also der Oberbürgermeister Gassmann ist dann mit der Stimme von Tilly Schäfer gewählt worden und da beginnt dann seine lange Ära bis 1970. Zu Josef Dörrich ist einiges zu sagen. Er ist 1922 geboren in der Tschechoslowakei, war ganz früh schon in der sozialistischen Jugend tätig, mit kommunistischer Tendenz, ist 1938, als die Wehrmacht kam, sofort verhaftet worden und fürchterlich zusammengeschlagen worden, war Soldat, und am Schluss dann in Italien, ist in Italien dann übergelaufen zu den Partisanen, wird dann aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft dann entlassen, kommt nach Marburg und es gibt dann derzeit keinen Metallberuf, Metallbetrieb, in dem er nicht gearbeitet hätte. Er kannte alle Metallbetriebe in der Zeit. Nach seiner Haftentlassung in Kassel hat er kurze Zeit als hauptamtlicher Parteisekretär in Kassel gearbeitet, hat aber versucht, ganz schnell wieder loszuwerden, weil er gemerkt hat, dass da offensichtlich noch andere Parteistrukturen waren, dass eben auch aus der DDR Instrukteure kamen und plötzlich seine Parteigruppe da Beschlüsse gefasst hat, von der er vorher nichts wusste. Seitdem hat er einen kräftigen Misstrauen gegenüber Parteiapparaten und geht wieder nach Marburg und ist dann Metallarbeiter. Weiter. 1952 fliegt die KPD aus der Stadtverordnetenversammlung raus. Josef Dörrich ist weiter aktiv. Abends nach der Arbeit geht er zu Fuß. Damals hat er noch kein Auto, geht er auf die Dörfer bis nach Dreihausen, um den Beitrag zu kassieren. Und dann geht er wieder nach Hause oder übernachtet bei einem Genossen in Dreihausen. Am anderen Morgen geht er wieder auf die Arbeit. Und irgendwann zwischen 1952 und 1956 geht er wieder nach Dreihausen, will den Beitrag kassieren. Da sagen ihm die Genossen, nee, wir sind jetzt alle in der SPD. denn es ging um die Frage der Kriegsgefangenen. Das passt uns nicht, dass der deutsche Kriegsgefangene da bei den Iwans sitzen. Nee, da, wir zahlen keinen Beitrag und übernachten kannst du hier auch nicht. Ist halt wieder nach Hause gelaufen da in Marburg und hat dann am anderen Morgen seine Arbeit wieder aufgenommen. Es gibt eine etwas eigentümliche und interessante Tätigkeit der illegalen KPD, die Bundestagswahl 1957. Der Bundestagswahlkreis in Marburg, die beiden Wahlkreise, waren fest in CDU-Hand. Die eine Hand war ein Abgeordneter der Reiter-SS aus Dreihausen. Der andere war in der HIAG, nämlich der Hilfsorganisation der Mitglieder der ehemaligen Waffen-SS. Das war fest in CDU-Hand. Und jetzt 1957 tritt an der Shootingstar der SPD, Gerhard Jahn. Und da werden Plakate geklebt und die SPD hat, na ja, Gott, wie es so ist im Wahlkämpfen. Wer klebt denn die Plakate? Ne? Jetzt hat aber nun die KPD, Max Reimann in Ost-Berlin, Aufruf erlassen, ja, also die Genossinnen und Genossen und natürlich das deutsche Volk, nicht, wollen wir nicht vergessen, sollen diesmal SPD wählen. Was machen Josef Dörrich, Hans Gebhardt und andere? Sie melden sich im Parteibüro am Markt oben, der SPD, da ist der Unterbezirkssekretär Dieter Höhne und sagen, ja, sie helfen, Plakate kleben. Dann sind sie dann mit dem SPD-Auto da im Landkreis rumgefahren und haben SPD-Plakate geklebt. Das Experiment ist dann später nicht wiederholt worden. Josef Dörrich wurde dann Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzender oder Gründer des Betriebsrats in der Blinden Studienanstalt lange Zeit, hat dort sehr kräftig gewirkt, hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass die Leichtlohngruppen für Frauen dort abgeschafft wurden, war dann nicht mehr in der IG Metall wie bisher, sondern in der ÖTV, dann nach 1968 in der DKP. Viele von Ihnen werden sich noch sehr gern an ihn erinnern. So viel zur KPD. Die SPD in Marburg war sofort Massenpartei. Sofort Massenpartei nach 1945. Und es war eine Partei, die vorher ganz unbedeutend war. SPD war ganz schwach vor 1933. Und plötzlich wird sie Regierungspartei. Ganz starke Regierungspartei. Stellt 1951 den Oberbürgermeister, ist die Regierungspartei in Marburg dominant. Wie kann sowas passieren? Und zwar in einem Nest wie Marburg, das extrem rechts war vor 1933. Absolute Mehrheit der NSDAP schon 1930. Die Korporierten beherrschen das Stadtbild. Vor 1914, vor 1933 eine rechte Stadt. Und nach 1945 muss mit derselben Bevölkerung ja weiter regiert werden. Die verschwinden ja nicht. Ne? Irgendwo müssen sie ja hin. Naja, und dann kommen die Alliierten, die Amerikaner, auf die unglückliche Idee zu sagen, naja, die haben eine gute Idee gehabt. Sie sagen, dieses Marburg erforschen wir mal. Ein solches Nazi-Nest, das müssen wir erforschen. Und haben sie einen emigrierten jüdischen Soldaten mitgenommen, John Gimbel, der ein Buch geschrieben hat über eine deutsche Stadt unter alliierter amerikanischer Besatzung. John Gimbel, sie wollten mal rauskriegen, wie ein so reaktionäres Nest, was man damit machen kann. Deshalb ist die Marburger Universität als erste auch eröffnet worden. Richtiges Experimentierfeld. Und sie haben dann auch Kontakt zu einem bürgerlichen, linksbürgerlichen Demokraten aufgenommen. Das ist der uns allen noch recht gut in Erinnerung befindliche Hermann Bauer. Aber dann, das war die gute Idee. Die dumme Idee war, dass sie sagten, jetzt machen wir noch eins drauf. Wir setzen einen SPD-Mann als Oberbürgermeister an. Das war der SPD-Genosse Eugen Siebecke, der vor 1933 schon der SPD tätig war, insbesondere in dem Bildungswesen, dann 1933 alle beruflichen Möglichkeiten verloren hat, neue suchen musste und sich ehrlich und anständig durch das Dritte Reich durchgebracht hat. Sein Problem ist natürlich, jetzt sitzt er in diesem Nest. Diesem reaktionären Nest, sind die alle noch da. Und es gibt fürchterliche Grabenkämpfe, fürchterliche Denunziationen und er sitzt da oben und guckt sich das an und was soll er denn machen? Und er wird dann auch sehr schnell von Amerikanern wieder abgesetzt unter einem Vorwand, einem absolut albernen Vorwand. Er habe in seinem Fragebogen verschwiegen, dass er in der deutschen Arbeitsfront war. Das ist nun wirklich eine sehr lästliche Sünde. In der deutschen Arbeitsfront war fast jeder, der abhängig tätig war. Meistens wurde vom Arbeitgeber gleich angemeldet. Also das war ein Vorwand. In Wirklichkeit bekam er keinen Fuß auf den Boden. Und wie wenig Fuß er unter den Boden bekam, zeigte dann die Stadtverordnetenwahl 1946. Da erreichte die Liberaldemokratische Partei Deutschlands, FDP, fast 41% der Stimme. Wo kamen die denn her? Das waren die alten Nazis. Denn die alten Nazis, die konnten in Hessen keine CDU wählen. Die CDU war in Hessen links. Ihr Vorsitzender war Werner Hilpert, Buchenwald-Häftling. Und dann gab es da noch so intellektuelle Häupter wie Eugen Kogon in Darmstadt und Dirks, die auch nur einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung predigten. Also das ist schon mal ein bisschen viel Stoff für den alten Nazi. Und SPD kann man sowieso nicht wählen, KPD braucht man nicht. Was macht man? Dann wählt man eben die alte Partei wieder, die heißt jetzt nicht mehr NSDAP, sondern die heißt dann Liberaldemokratische Partei Deutschland. Und in Kassel und Marburg ist die einzige Stadt gewesen, in dem die hessische Landesverfassung abgelehnt worden ist. Also ein solches Kaff war das. Ja, und dann plötzlich, ja, ist all Land unter. Was ist denn hier noch zu sagen, nicht? Und dann steigt die SPD auf. In ganz Hessen und auch in Marburg. Auch in Marburg. Was ist der Grund? Die SPD stellt die Landesregierung. Sie organisiert den Aufbau. Und man kann die Faustregel machen, wenn eine Partei 1946 in Hessen irgendwann in Deutschland, Westdeutschland, Bundesrepublik, ans Ruder kam. Und dann eben den Aufbau mitorganisiert hat. Dann bleibt die jahrzehntelang am Ruder. Ob dann das Nordrhein-Westfalen ist, das ist die CDU gewesen, bis in die 60er Jahre. Ob das Bayern ist, das ist CSU. Und in Hessen ist es halt die SPD. Also die steigende Flut hebt alle Schiffe, also auch die SPD. Alle Parteien bekommen Zustrom. Es gibt eine Untersuchung im Auftrag des Marburger Magistrats über NSDAP-Mitgliedschaften in städtischen Körperschaften, 2016. Kann man nachlesen, da weiß man, wie viele ehemalige Nationalsozialisten auch in städtischen Körperschaften waren. Magistratsstadtverordnetenversammlung in allen Parteien außerhalb der KPD, auch in der SPD. Auch in der SPD, ein Magistratsmitglied, ein Oberstudiendirektor. Ich nenne keine Namen, ist belanglos, weil das überall so war. Und natürlich am meisten bei bürgerlichen Parteien. Also man kann nicht sagen, die SPD. Nein, überall waren sie drin. Und ja, so war es halt. Und oben drüber nun eben Georg Gassmann als Führungsfigur der Marburger SPD, der auch noch einen besonderen Vorteil hatte. Es gab damals noch nicht den Grundsatz der Inkompatibilität. Inkompatibilität bedeutet, dass Magistratsmitglieder nicht Landtagsmitglieder sein können. Während der ganzen Zeit, da er Oberbürgermeister war, saß er auch im Hessischen Landtag von 1950 schon bis 1970, hat keine großen Reden gehalten, aber er kannte die Wege und wusste dann auch, wie Mittel aus Wiesbaden hier zu verwalten waren. Ein sehr ehrlicher Mann, dem man viel Unrecht getan hat. Auch wir von der ASO haben, glaube ich, auch mal schon einen ziemlichen Scheißdreck erzählt über ihn. Er kam aus einer Arbeiterfamilie, war Jurist, konnte seine Ausbildung nicht abschließen. Sein Bruder wurde in der Gutenbergstraße zusammengeschlagen. Er bekam Berufsverbot, ist dann in anderen Tätigkeiten auch dann durchs Dritte Reich gekommen, war dann in amerikanischer Gefangenschaft, kommt dann 1946 hierher. Und es steht jetzt unter seiner Oberbürgermeisterschaft, ich sage jetzt nicht durch seine Ideen, entsteht Marburg als eine neue Stadt. Er hat ein großes Thema gehabt, Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Und zwar ohne Rücksicht. Whatever it takes, Wohnungen. Jetzt, wo kriegst du Wohnungen her? Die Altstadt ist ja praktisch eine Ruine gewesen, also nicht durch Bombenbeschuss, sondern dadurch, dass sie in sich zusammengefallen ist, hat sie zuerst mal Baulücken gesucht. So Südviertel, also wer im Südviertel wohnt, wird sehen, da gab es ja noch viele Baulücken, da hat er Wohnblocks reingestellt. Dann hat er Erweiterungsbauten gemacht, oben in der Gemoll, also wirklich das wie ein Scout, die sind dann Leute rum, wo ist ein freier Fleck? Und als das alles nicht gereicht hat, hat er den Wald abhacken lassen oben am Richsberg und entsteht dann für 10.000 Personen. Der Richsberg, das dürfte wahrscheinlich Naturfrevel gewesen sein und hätte vielleicht die hessische Forstverwaltung etwas dagegen machen können, aber er war Landtagsabgeordneter, nicht? Also wirklich, das hat er gemacht und beim Wahlkämpfen noch, dann sah man ihn auf dem Bulldozer über den Richsberg fahren, nicht? Das hat er gemacht, das ist und wurde überall akzeptiert. Die letzte Tat von ihm war und ist nach Ende seiner Amtszeit vollendet worden, aber geplant, das ist der berühmte Affenfelsen, Kisselberger Straße 2. Ich warte darauf, dass in absehbarer Zeit das als Baudenkmal noch geachtet wird. Man muss mal sehen. Ich kenne zumindest jemand hier im Saal, der andere Ansicht ist als ich. Also das war damals Hegemonie und dazu gehört natürlich auch die Stadtautobahn, nicht? Das war aber alles okay. Ich kann mich erinnern, als die berühmte ASO später mal kam und ich ein kleines Auto hatte, bin ich mit so einem ASO-Genossen zum ersten Mal auf der Stadtautobahn gefahren. Und da sagte der Genosse Griebenburg, der neben mir saß, ja, Schorsch, guck mal, das ist aber schön. Das hätte die ASO auch nicht besser hingekriegt. Das war damals hegemonial. Das war echt hegemonial. Und mitten in dieser Stadt, die jetzt so ein rechtssozialdemokratisch, was weiß ich, Infrastruktur geschaffen hat, gibt's einen tiefbraunen Fleck, einen tiefbraunen schwarzen Fleck, also einen grauen, das ist die Uni. Und da natürlich die Festung der Reaktion, die juristische Fakultät. Also sowas Schwärzeres, die warfen wirklich im Tunnel noch Schatten. Und da noch der Chef von Sianze, das ist der Militärstrafrichter Erich Schwinger. Und da käme jetzt der Einsatz von Harry Hecker, der ja in einer Jubiläumsschrift, die das Thema hat, wie Wolfgang Abendroth nach Marburg, auch den Schwinger in den Blick genommen hat und nun ganz viele Dinge ausgehoben hat, wie man über Schwinger bis dahin noch nicht wusste. Zum Beispiel auch seine Lüge widerlegt hat, er sei nicht Mitglied der NSDAP gewesen. Er war's. Und da musste aber erst der Harry Hecker kommen, um das rauszukriegen. Ansonsten war der unangefochten, immer Dekan, der ewige Dekan. Und ein Jahr war er dann auch Rektor der Universität. Und in welcher Partei war er? Dreimal raten. FDP. Das ist Schwinger. Auch der Lehrkörper, deutsche Ordinarien, nicht? Studentische Selbstverwaltung, rechtsdominiert. Führende Gruppe, Ring christlich-demokratischer Studenten. AStA gab es noch nicht, Studentenparlament nicht, aber es gab einen Studentenältesten, das war sozusagen der Klassensprecher aller Studenten. Und das war Alexander Gauland, der nun wieder Ziehvater ist eines aufstrebenden CDU-Politikers. Alle kennen den Namen Walter Wallmann. Also auch da befinden wir uns im Tunnel, wo keine Schatten fallen. Also das war wirklich sehr, sehr finster. In der Verwaltung, ja, da kann sich was ändern. Da hat man sozialdemokratischen Kultusminister. Aber da ist die Langzeitwirkung der Personalpolitik später eingetreten. Wir haben dann 1962, der Gastmann ist seit 1951 Oberbürgermeister, aber 1962 wird ein Verwaltungsdirektor ernannt. Und der heißt Rudolf Zingel. Rudolf Zingel, Jahrgang 1920, vorher im Atomministerium tätig gewesen, wird dann der erste Präsident der Philipps-Universität mit unabsehbaren positiven Erfolgen, der auch Spuren oder in seiner Zeit haben wir auch Spuren im Stadtbild, damals ganz starker Ausbau der Universität, also die Krummbogenhäuser sind da gebaut, Landestätigkeit. Dann haben wir auch das Verwaltungsgebäude und dann das Fernheitswerk, das im Volksmund heute noch der lange Zingel heißt, nicht? Weil das persönlich ja auch wirklich nicht gerade ein Zwerg war. Und er war zugleich Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, der SPD der Stadtverordnetenversammlung. Haben wir eine Achse der mächtige Oberbürgermeister Gassmann und der mächtige Verwaltungsdirektor, beide SPD-Granden, nicht? Also das ist eine sehr schöne, stabile Angelegenheit gewesen, unter der wir eigentlich nicht schnell gelebt haben. Das wäre sozusagen in Anführungszeichen die linke Seite in der Topografie von Marburg. Aber wie links war denn die SPD? in Marburg. Wie links war sie denn? Sie war nach wie vor eine Arbeiterpartei, zweifellos. Aber der Zustrom jetzt zu allen Parteien, auch zur SPD, hat dann auch die auch sozial stark aufgemischt. Insbesondere kamen viele Mitglieder des öffentlichen Dienstes. Man trat in die SPD ein. Das war eigentlich normal, insbesondere wenn man Lehrer werden wollte oder so. Auch ich bin 1962 in die SPD eingetreten, hielt mich für links, war es nicht, aber ich wollte auch Lehrer werden. Also geht man in die SPD, ist doch klar, aber was soll denn sonst denn nicht? Also das war so richtig eine Lehrer. Und die CDU hat dann in dieser ganzen Zeit, als SPD so dominiert im Wahlkämpfen, immer so einen Baum im Die Wahlen waren meistens Herz und Baum abgebildet, das Wahlplakat, und da fielen von den Ästen lauter rote Parteibücher runter. Und die CDU sagt, damit die Blätter fallen, müsst ihr CDU wählen. Also die Figur des Parteibuchbeamten ist auch nicht ganz neu. Wer Falada gelesen hat, Bauernbomben, Bonsen, auch in der Weimarer Republik gab es schon so etwas. Ja, das war die SPD, also. Ja. Und da gerät nun plötzlich der Wolfgang Abendroth rein. 1950 ernannt, 1951 fängt er an zu lehren. Jetzt will ich nicht die ganze Biografie von Wolfgang Abendroth erzählen. Steht alles bei Wikipedia. Ich rede jetzt nur über Wolfgang Abendroth in Marburg. Denn da kann man vielleicht das eine oder andere Neues sagen. Alles andere steht in Wikipedia und in einer guten Literatur inzwischen auch schon. Also die Litanei kennen wir, und natürlich kommt da ein Mann, der ist 45 Jahre alt und der hat einen riesen Rucksack an Erfahrung und eine ganze Welt von Tätigkeiten. 1920 sozialistische Jugend, kommunistische Observanz in Frankfurt. Angeblich stand er schon bewaffnet vom Opernhaus während des Kaputsch, um den Kaputsch abzuwehren, aber der kam da nicht. Dann in der Jugendbewegung, war ein Jugendbewegter, und zwar in der sozialistischen Jugendbewegung, war in der KPD, fliegt 1928 aus der KPD raus, ist in der kommunistischen Partei-Opposition, und 1932 ist er wieder drin in der KPD, geht wieder ein, weil er inzwischen in einer sogenannten Zwischengruppe war, zwischen KPD und SPD, die sich das abenteuerliche Ziel gesetzt, die Einheit der Arbeiterbewegung wiederherzustellen, wo sie doch so verfeindet waren. Ne? Und die hatten so die Maßregel, die Gruppe hieß Neu beginnen. Und die Maßregel war, wer neu beginnen ist, ist ja dann nur eine Splittergruppe. Deshalb muss jedes Mitglied in der Neubeginn in einer der beiden großen Arbeiterparteien sein. Ist der Abendroth halt wieder in die KPD gegangen. 1933, das war dann als Rechtsreferendar, bekommt er Berufsverbot, emigriert in die Schweiz, promoviert dort 1937, kehrt zurück und kommt in Haft, wird schwer gefoltert in Düsseldorf und dann zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. In einem Wahlkampf 1969 hat der Kandidat der CDU, Walter Wallmann, erklärt, ja, ach, ich habe jetzt das Urteil gefunden. Er war nicht im Justizapparat, er wusste, wo man das kriegt. Ja, das sei rechtsstaatlich eigentlich ganz schön in Ordnung gewesen, nicht? Ah, das ist Marburg gewesen. Danach wurde er zwangsverpflichtet bei einem Rechtsanwalt, hat da geholfen, auch jüdisches Eigentum vor Raub zu schützen. Ist auch selbst in der FAZ lobend erwähnt worden. Dann Strafbataillon. Dann geht er nach Griechen, im Strafbataillon kommt er nach Griechenland, geht dort zu den Partisanen über. Und dann, als dann die Briten Griechenland besetzen, wollen sie, dass die deutschen Kriegsgefangenen in britische Kriegsgefangenschaft kommen, aber auch die Deserteure, weil sie ja Soldaten sind. Und die griechischen Partisanen wollten eigentlich nicht, dass der Abendroth in englische Gefangenschaft kommt. Und sie wollten ihn in die bulgarische Grenze bringen, damit er nach Bulgarien abhauen kann. Er lehnt das ab. Er geht lieber in britische Gefangenschaft. Denn in dieser Biografie gibt es einen sehr schlimmen Punkt für ihn. Während er gefoltert wird in Düsseldorf, sind die Repressionen in Russland. Und diese Säuberungen haben einen sehr, sehr tiefen und bösen Einfluss auf ihn gehabt. Da ist er nicht drüber weggekommen. Und er hat eigentlich mit der KP gebrochen in der Haft. Und er wollte dann lieber nach Bulgarien als bitte nicht. In Ägypten hat er eine Wüstenuniversität mitgegründet. Dann wurde er nach England transportiert, wo nun so einige Leute, von denen die Briten sich dachten, die können am demokratischen Aufbau mitwirken, so ausgewählt wurden. Und dort tritt er in die SPD ein, weil er sehr beeindruckt ist vom Modell der Labour Party. Labour Party ist ja eine sozialdemokratische Partei. Lenin hatte den Kommunisten schon empfohlen, ihr müsst alle in die Labour Party rein. Sie wollten aber nur als Organisation rein. Und das wollte die Labour Party natürlich nicht. Aber trotzdem war es so, wer in einer Gewerkschaft war in Großbritannien, war automatisch auch in der Labour Party. Weil die Labour Party auf Gewerkschaften aufgebaut war. So, dann kam es also vor, dass an der Spitze einiger Gewerkschaften Kommunisten waren, die auf den Labour-Parteitagen große Reden gehalten haben. Also sehr interessante Mischangelegenheit. Und das fand Abendroth eigentlich sehr interessant. Und er hoffte, er war immer ein Mann der Einheit der Arbeiterbewegung, dass vielleicht in Westdeutschland sowas auch passieren könnte, insbesondere unter diesem charismatischen Führer Kurt Schumacher. Er kommt dann nach Hessen und stellt fest, seine Jahre als Justizreferendar, die sind aber nicht gültig. Er muss nochmal sein Referendariat voll abdienen. Und da hat er eigentlich keinen Bock gehabt, nicht? Und der Justizminister war Georg August Zinn, der sagte, pass auf, gehst in die sowjetische Besatzungszone, da kannst du ein Referendariat nachmachen, dann kommst du wieder zurück. Und er geht dann auch in die SPZ, macht sein Referendariat, habilitiert sich da, macht einen steilen Aufstieg, ist dann in der Zentralverwaltung für Justiz, hat dann drei Professuren hinterher. Es gab ja, waren ja alle Nazis, die Juristen, hatten sie einen, der musste gleich, also. Und er will aber immer zurück, weil er wollte. Und da war aber immer noch in der SPD. Die war aber jetzt inzwischen illegal, weil sie nämlich inzwischen die SED hatten. Und er war in der KPO. KPO, Kommunistische Parteiorganisation, gewesen. Und 1948 beginnt die stalinistische Verfolgung von KPO-Leuten. Brenzliche Situation. Und er hat sich beworben an eine damals bestehende, heute nicht mehr bestehende Universität Wilhelmshaven, bekam einen Ruf, ganz normal. Es gab etliche Professoren, die aus der sowjetischen Besatzungszone, die dann Ruf in Westdeutschland angenommen haben, genauso wie Werner Krause einen Leipzig angenommen hat, Verhandlungen abgeschlossen, Vertrag über den Transport der Bibliothek, alles klar. Und da kommt aber in der Situation, kommt ein Kurier des Ostbüros der SPD vorbei, der die SPDs da besucht. Vielleicht hat er Beitrag kassiert und so und geht wieder weg. Das haben aber die Verfolgungsbehörden spitz gekriegt und haben ihn verhaftet. Dann haben sie auch rausgekriegt, Abendroth. Und da gab es Hausdurchsuchung, er war zum Glück nicht da. Und er hat dann doch vernünftigerweise vorgezogen, von dieser Reise gar nicht erstmal zurückzukehren, sondern nach Wilhelmshaven gleich zu gehen. Das war tatsächlich eine Flucht. Ja, richtig. Aber es war auch ein beschleunigter Umzug. Die ganze Sache fand im Dezember statt und seine Stelle in Wilhelmshaven soll am 1. antreten. Also ein solcher Mann kommt halt nun in Marburg und das ist ja, muss man sich statt, kommt so einer daher, nicht? Was muss man mit dem anfangen, nicht? Also, und ist dann auch noch Professor. Ein Exot. War nicht der einzige Exot. Da gab es noch vor ihm den Psychologieprofessor Heinrich Dücker. Heinrich Dücker, der auch wohl mitgewirkt hat oder geholfen hat bei seiner Berufung, der hatte nun Zuchthaushaft, 3 Jahre Zuchthaushaft hinter sich, Nazis, und dann 1944 nochmal verhaftet, auf den Todesmarsch geschickt, ist dann gerettet worden, hat im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren, indem Kameraden ihn einfach mitgeschleppt haben. Und jetzt der Justizminister Zinn und die hessische SPD hätten nun gern den Abendroth als Juraprofessor. Jetzt bin ich auf dem dünnen Eis, weil der Harry da mehr weiß. Ergebnis der ganzen Geschichte ist, er wird nicht Juraprofessor in Marburg. Denn wer sitzt denn davor vor der Tür und passt auf, dass er nicht rein kann? Erich Schwinger. Näheres ist dann bei dem Harry nachzulesen. Abendroth wird stattdessen Professor für wissenschaftliche Politik. Das war ein Re-Education-Fach. Die Amerikaner sagten, wir werden ja Lehrer ausgebildet. Und die ganzen Geisteswissenschaften, ach du großer Gott, Germanistik und Geschichte, die sind ja, was soll man denn mit denen anfangen? Also müssen wir irgendwie umerziehen, die Deutschen. Und da kriegen sie ein Umerziehungsfach, das ist dann Politikwissenschaft. Und da haben nun, das gab es in den USA schon, und da haben die hessischen linken Sozialdemokraten dafür gesorgt, dass vernünftige Leute hinkamen. Eugen Kogon, Technische Hochschule Darmstadt, Wolfgang Abendroth in Marburg, dann ein linker CDU-Mann, Meyer in Frankfurt, später Carlo Schmidt. Das ist ganz schön, aber Abendroth war nicht happy darüber. Er wollte weiter Öffentlichrechtler sein und er war isoliert. Er hatte auch keine Studenten. Es gibt ein autobiografisches Band, ein Leben in der Arbeiterbewegung, der hockte da. Im Orchideenfach hätte genauso gut japanische Lackmalerei lehren können, nicht? Wer studiert denn sowas, nicht? Also hatte viel Zeit und hat allerdings dann auch, es kamen dann Leute zu ihm, die so, na, vielleicht nicht Lehrer werden wollten, sondern oft aus der Jugendbewegung, und fand das ein interessanter Vogel, zum Beispiel Arno Klöner, ein Linkskatholik, der hier ankam, sein erster Doktorand. Aber sonst war das für ihn unbehaglich. Er hatte seiner Frau mal gesagt, ja, also Mensch, diese 50er Jahre da in Westdeutschland, die sind ja schlimmer als das Zuchthaus. Dem Zuchthaus hat er noch Genossen gehabt, mit dem er reden kann. Aber hier, mit dem soll man nicht reden. Also das war nicht schlimm, aber er war ja außerhalb Marburgs, war er ein bekannter und etablierter Mann. Er war Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer. Das ist natürlich eine besonders feine Angelegenheit. Und hat damals auch seine wichtigste rechtstheoretische Arbeit verfasst, die Grundgesetzinterpretation, nämlich die Auseinandersetzung mit Ernst Forsthoff über den Begriff des sozialdemokratischen Rechtsstaates. Er war da, was das angeht, auf dem Höhepunkt tatsächlich auch seines wissenschaftlichen Einflusses für kurze Zeit in der Grundgesetzinterpretation. Und dass es heute noch eine Minderheitsmeinung gibt in der Grundgesetzinterpretation, die sagt, ja, Sozialismus ist zumindest nicht verboten nach dem Grundgesetz. Das ist auf diese Arbeit von Wolfgang Abendroth zurückzuführen. Er war auch anerkannt in seiner Partei und dadurch war er Mitglied im Staatsgerichtshof von Bremen und im Staatsgerichtshof von Hessen. Also er war wirklich keine kleine Nummer. Er war durchaus integriert. Er war in vielen Dingen auch konform insbesondere mit Kurt Schumacher als Antistalinist. Er war ein ganz eindeutiger Antistalinist und hat die DDR ziemlich heftig kritisiert. Ich hatte mal die ehrenvolle Aufgabe für einen italienischen Verlag, mal aus seinen Schriften Texte auszusuchen, die dort in Italien veröffentlicht werden sollten. Mit meinem Freund Jürgen Harder habe ich mir das angeguckt und sage ich, Mensch, du musst aber viel streichen. Das haben wir dann lieber auch unterlassen, nicht? Er war ein ganz ehrlicher Antistalinist, Sozialist, das gibt's eben auch. Und deshalb kommt es auch, dass er immer auch Kontakte zu Linkssozialisten außerhalb unserer späteren kommunistischen Blase hatte. Er hatte auch dann erste Schüler, folgenreiche Schüler, zu zwei. Da kam Jahrgang 1931 ein gewisser Kurt Klim, Arbeiterjunge aus Ziegenhain, und der fand sich von dem Abendroth verstanden. Und dann Hanno Drechsler, auch Jahrgang 1931, in der DDR, der jüngste Schulrektor der DDR, der 1954 dann weggegangen ist, weil er die Drangsalierung der jungen Gemeinde nicht mitmachen wollte. Er wollte nicht seine Schüler maßregeln. Was wir erst nach seinem Tod von ihm erfahren haben, ist, dass er selbstgläubiger Christ gewesen ist. Also das, was da passierte, ging ihm furchtbar gegen den Strich. Ging nach Marburg und hat sofort den gesucht, den er gebrauchen konnte. Sofort der erste, das war Wolfgang Abendroth. Das waren die beiden ersten politischen Schüler von Wolfgang Abendroth. Es gab auch den SDS. Naja, der SDS war einfach, wie die Jusos auch, Anhängsel der SPD. Wenn man unter 35 war und in der SPD, war man halt Juso. Und in der Uni war man dann wahrscheinlich in der Gruppe. Das machte eigentlich nicht viel aus. Und Abendrot war, das sagte ich vorhin schon, von 1951 bis 1959 kein Mitglied irgendeiner innerparteiischen Opposition der SPD. Aber machte doch etwas. Und da kann ich meine zweite Hauptquelle nennen, außer Harry Hecker. Es ist ein wunderbares Dokument, hoffentlich wird es anständig aufgehoben, das Protokollbuch der Marburger SPD von 1946 bis 1961. Da wird sorgfältig Beschlussprotokoll und Diskussionsprotokoll von jeder Mitgliederversammlung und für jede Vorstandssitzung geführt. Eine wunderbare Lektüre. Da merkt man auch, welche Kultur in dieser Partei noch bestand. Da gab es am Anfang politischer Bericht. Da wurde dann die Weltlage erörtert und da tritt hervor die Genossin Erna Dücker, die Ehefrau von Heinrich Dücker, die erklärt den Genossen da die Weltlage. Die denken vielleicht an was anderes, der Dachgastmann wahrscheinlich, wo er gerade wieder eine Straße bauen kann, aber die haben das halt ertragen müssen. Und Abendrot macht hier auch Bundespolitik. Ich beziehe mich jetzt, und es gibt auch in dem Protokollbuch Anträge, die er gestellt hat, Zettel, die liegen noch drin in seiner Handschrift, was jetzt da die Partei jetzt mal beschließen soll, nämlich meistens deutschlandpolitische Entschließungen, weil die SPD ja die Wiederbewaffnung bekämpft hat, den NATO-Eintritt bekämpft hat, Initiativen gefördert hat, die für die deutsche Einheit sind, Paulskirchenappell 1955, und da war Abendroth sehr dafür. Die brauchen nicht seine Unterstützung, das haben sie selbst, die Genossen Ollenhauer und andere, oder Wehner vor allem war da ganz wichtig. Aber er wollte, dass auch in der Partei das verankert wird. Er stellte einen Antrag, ja, dass der Kreisverband Marburg-Stadt diese Initiative billigt und den Parteivorstand unterstützt. Das war seine Form der Opposition, nicht gegen die Parteiführung, sondern gegen Adenauer. Es ist mir, als ich das Protokollbuch mir angesehen habe, aufgefallen, wie stark Abendroth deutschlandpolitisch damals engagiert war. Er war ein Mann, der für die Wiedervereinigung Deutschlands war. Weil Wiedervereinigung Deutschlands war für ihn auch Wiedervereinigung der Arbeiterklasse. Und die deutsche Arbeiterklasse war entmündigt, erstens durch den Faschismus, zweitens dann durch die CDU-Herrschaft und drittens durch den Stalinismus. Seine Haltung gegenüber Walter Ulbricht hat sich Mitte der 70er Jahre bekanntlich geändert, aber damals war ein scharfer Kritiker und Gegner von Walter Ulbricht. Und die beiden Feinde der deutschen Einheit waren für ihn Konrad Adenauer und Walter Ulbricht. Und dass die Arbeiterklasse noch lebt, entdeckte er am 17. Juni 1953. Jawohl, die deutsche Arbeiterklasse ist wieder da. Jetzt muss die Ost-Deutschland ist schon wieder da. Im Westen müssen sie nachkommen. Und deshalb war er für alles, was die deutsche Einheit gefördert hat. Das ist ein ganz unbekannter Zug, glaube ich, relativ unbekannter Zug an Wolfgang Abendroth. Es gab den SDS, habe ich erzählt, es gab die Jusos und es gab auch eine Besonderheit, ich glaube, eine Marburger Besonderheit, ganz früh, die Arbeitsgemeinschaft für gewerkschaftliche Fragen. Und in dieser Zeit steigt auf, 50er Jahre, ein junger Politiker, Gerhard Jahn. Gerhard Jahn, den man zusammen mit Wolfgang Abendroth, Georg Gassmann und Heinz Düker zu den Gegnern und Opfern des Faschismus rechnen muss. Abendroth mit seinen 4 Jahren Zuchthaus, Düker mit seinen 3 Jahren Zuchthaus. Gassmann, der oben in der Schirn eingesperrt war. Und etwas, worüber, so viel ich weiß, Gerhard Jahn nie gesprochen hat, was erst nach seinem Tod öfter durch einen Neffen bekannt geworden ist, ist seine Mutter, die in Auschwitz umgebracht worden ist. Und wenn man sieht, wie Gerhard Jahn agiert hat in der frühen Zeit, merkt man, dass er zum Beispiel, wenn es in Auseinandersetzung mit den Korporierten geht, er da sehr scharf gegen die vorgegangen ist. Er hat nie drüber geredet, aber er wusste wirklich, wo er hingehört. War ein sehr eifriger Parteiarbeiter, hat sich ein Mopedchen gekauft und ist dann ganz Nordhessen rumgefahren, hat die Partei organisiert und war Kreisgeschäftsführer. War so, was man heute nennen würde, ein Apparatschik, aber war wirklich ein sehr tüchtiger Parteiarbeiter. Selbst seine größten innerparteilichen Feinde sagten, fleißig ist er ja, der Hund. Er war wirklich sehr fleißig. Und er hat dann auch mit dem SDS kooperiert, das kann man auch dem Protokollbuch entnehmen, um aufzudecken, wo Mensuren geschlagen würden. Mensuren waren nämlich illegal. Die trafen sich in der Dammmühle und schlugen sich die Schädel ein, wogegen eigentlich nichts zu sagen gewesen wäre, aber es war halt verboten. Und da waren dann die jungen Leute, auch unter Anführung von Gerhard Jahn, sehr stark aktiv, um die hochgehen zu lassen. Und es findet sich im Protokollbuch auch handschriftlich einen Eintrag von Wolfgang Armbroth, in dem, der auch einstimmig angenommen wurde, Unvereinbarkeit einer Mitglied der SPD in einer Kooperation. Das waren Aktivitäten gegen rechts, und allerdings, wer sich mit rechts anlegte in Marburg, lebte, wenn er nicht den Schutz der SPD hatte, gefährlich. Denn da war wirklich wie die Spinne im Netz dieser berüchtigte Schwinger. Und es gab Studenten, die so unvorsichtig waren und meinten, sie müssen sich mit dem Kerl anlegen. Und die hatten auch eine sogenannte freie Studentenzeitung 5 vor 12. Und dieser Zeitung 5 vor 12 publizierte ein Jurastudent, ausgerechnet noch ein Jurastudent, Auszüge aus dem Standardwerk der Militärgerichtsbarkeit von Professor Dr. Ehre Schwinger. Und da wird eben schön nachgelegt, was die Aufgabe Militärgerichtsbarkeit ist. Stärkung der Manneszucht durch drakonische Strafen. Was er damals noch nicht wusste, war, dass er nicht nur geschrieben hat, sondern auch geurteilt hat. Er war ja dann Militärrichter in Wien und hat da zum Beispiel aus Trümmern eine Uhr mitgenommen hat, Todesurteil. Das wusste er noch nicht mal, der Hans Eckert, aber das hat er schon, aber seine Schriften hat er zitiert und hat ganz lustig so Karikaturen daneben gestellt, wo dann gezeigt wurde, wie die Kontinuität ist. Also ein sehr schönes Beispiel vom Harry gefunden, treffen sich drei Ganoven im Knast, die sehen aus wie Ganoven, zwei davon haben so Ringelpullover und Schiebermütze, wie man das darstellt, damals Ganoven. Und der dritte kommt im Talar, im Juristentalar, und hat Gesetzbuch unterm Arm. Und er sagt, ach, Edemensch, was ist denn das? Sagt er, ja, du, ich gehe jetzt als Nazirichter. Für jeden Umgebrachten kriege ich Pension. Und das wurde so montiert, und das kriegte nun der Schwinger in die Kralle und erstattet Anzeige gegen den Autor, der auch namentlich unterschrieben hat, Hans Eckert. Aber nicht wegen Verleumdung. Wenn er wegen Verleumdung geklagt hätte, dann hätte ja die Verteidigung sagen können, Moment, stimmt doch, ne? Mhm. Sondern wegen Ehrverletzung. Es war Ehrverletzung gegenüber einem Hochschullehrer. Und die Jurastudenten werden mobilisiert. Und die Studentenvollversammlung wird mobilisiert. Und die laden da diesen Kommilitonen Eckert ein und auch noch einen Germanisten am Schönen, und die machen die platt. Die machen die richtig platt. Also wird richtig gemobbt. Und oben drüber als Dirigent der ganzen Geschichte der Kommilitone Alexander Gauland. Der Hans Eckert, und obwohl der Rektor die Sache ein bisschen liegen lassen sollte, habe ich beim Harry gelesen, hat dann aber dann der Schwinger nicht locker gelassen. Er wollte unbedingt, dass der verknackt wird, bis dann der Generalstaatsanwalt von Hessen eingegriffen hat, sagte, ja, das ist ein wichtiger Fall, das ziehe ich mal an mich. Er hat an sich gesucht und gesagt, Verfahren wird eingestellt. Der hieß nämlich Fritz Bauer. Das war 1964. Der hatte gerade mit dem Ausschussprozess alle Hände voll zu tun. Aber die Sache, die hatten auch doch sehr interessiert. Vielen Dank an Harry Hecker, dass er das ans Licht gebracht hat. Dem Kommilitonen Hans Eckert ist es nicht gut bekommen. Der hat kein Land gesehen mehr bei den Juristen. Er ist nicht zwangsexmatrikuliert worden. Das nicht, das brauchte man gar nicht. Irgendwann wurde dann ausgeschwitzt und hat dann aber zum Glück dann noch Examen machen können in Gesellschaftswissenschaften bei Wolfgang Armbroth. Das war ein sehr aufrechter Mann, glaube ich. Ich glaube, nach heutigen Tagen würde man sagen, auch ein sehr unvorsichtiger, ehrlicher Mann. Also der stellt sich doch glatt hin, sagt, stimmt doch alles, ich habe doch da Material und so, aber wo haben Sie die denn her? Sage ich nicht. Aber sagt er dann, ja, also er kennt auch Kommunisten gut, die waren verboten, wie kann dieser Knollkopf das sagen? Also sehr aufrechter Mann, der Hans Eckert, dem es nicht gut gegangen ist, dann nach 1968 dann auch in der DKP eingetreten ist und der deshalb eigens nochmal hier erwähnt werden soll. So viel zu der Rechten Universität. Armbroths Kampf gegen rechts, zusammen mit Gerhard Jahn. Wir waren auch persönlich befreundet, die hatten Kinder. Der Kinderwagen von Armbroth ging dann an die Kinder von Gerhard Jahn über, war eine gute Zeit eigentlich. Und dann kommt der Umschwung zunächst mal 1957. 1957 wird Gerhard Jahn zum Bundestagsabgeordneten gewählt. Das war ein Riesending. Also ein Marburger wird Bundestagsabgeordneter. Das ist von der SPD. Und zugleich war das auch eine schreckliche Niederlage für die SPD. Adenauer hat absolute Mehrheit der Stimmen. Große Depression der SPD. Und wenn man so die Entstehungsgeschichte des Godesberger Programms sich mal ansieht, merkt man, das ist nicht die Idee, die von ein paar Leuten an der Spitze, so ein paar Renegaten, da eingesammelt worden ist, sondern diese Depression ging bis von unten hin. Im Protokollbuch der SPD merkt man, wie angefangen wird zu diskutieren. Auch nur intellektuell, das waren meistens Juristen, keine Schwingejuristen, das waren harte Knochen. Wer als SPD-Mann Jura studiert hat, die machten sich ihre Gedanken und sagten, so viele Niederlagen von dieser Art können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Da muss ich schon was ändern. Also zum Beispiel stehen wir denn in der Arbeiterpartei und mit diesem Marxismus, was hat das denn an Wirkungen und so. Da fing die Diskussion an und das ist der Weg nach Godesberg dann. Der beginnt auch an, der beginnt an den Wurzeln. Das ist nicht der Imperialismus, der da irgendwie eine Taube geschickt hat und gesagt, ihr müsst jetzt was anders machen. Das ist sehr eindrucksvoll nachzulesen. Und führt dann auch schon zu Auseinandersetzungen innerhalb der Marburger SPD. Gerhard Jahn hat sich diesen Überlegungen angeschlossen, gehört dann auch zu den Reformern in der SPD. Da hat man bei ihm einen Wechsel der Position. Das führt zu Enttäuschung in Marburg. Auch bei seinem Nachfolger als Unterbezirkssekretär, ein Genosse, der heute bekannt, unbekannt ist, damals eine große Rolle spielte, der Unterbezirkssekretär Dieter Höhne. Ehemaliger Fallschirmjäger, der seine Politik auch wie ein Fallschirmjäger immer betrieben hat. Wo ist die Tür? Wissen wir nicht. Wissen wir, gehen einfach durch, nicht? Und der führte dann auch die innerparteiliche Opposition gegen den Jahn durch und sie haben ihm dann doch deutlich zu verstehen gegeben, dass das nicht ihre Art ist, was er da macht. Und im Spiegel stand, der Spiegel hat den Jahn früh entdeckt und sagte, ja, der hat Schwierigkeiten mit seinen Ballonmützen, Genossen in Marburg. Das irgendwie kam, sicherte das dann auch schon bis nach Hamburg durch. Der Weg nach Godesberg wird also angebahnt seit 1957 und 1959 liegt dann der Entwurf zum Godesberger Programm da. Und dann beginnt auch die offene innerparteiliche Opposition von Wolfgang Abendroth. Es gibt den sogenannten Abendroth-Gegenentwurf zum Godesberger Programm. Ein Alternativprogramm, schön marxistisch, sehr schön, geht einem richtig das Herz auf, wenn man das liest. Produktionsverhältnisse, Produktivkräfte, Eigentumsfragen, so wie man es gerne hätte, nicht? Das ist aber nicht allein geschrieben, eingestandenermaßen, sondern ein ganzer Zirkel von Marburger Genossen, da zum Beispiel Hanno Drexler hat da mitgeschrieben, Dieter Höhne auch. Und es kamen Anfragen aus der ganzen Bundesrepublik an den Abendroth, Mensch, was machen die da für einen Kram? Hast du was Schriftliches? Dann haben sie diesen Entwurf an alle möglichen Ortsvereine geschickt. Und auch in Marburg wurde der Gegenentwurf eingebracht in die Mitgliederversammlung von Abendroth, Drexler und Klehm. Das war das Dreigestirn und einhellig angenommen. Zack. Eingenommen. So. Und musste dann natürlich nach Bonn geschickt werden. Und dann anschließend sollte der Delegierte gewählt werden zum Parteitag. Marburg hatte einen Delegierten. Und da hat man gesagt, ja, da haben wir doch unseren Oberbürgermeister, ne? Der kann doch für uns nach Bonn fahren. Und da sagten aber Höhne, Klim und Drexler, also zum Godesberger Programm hat der Schorsch eigentlich nichts gesagt, nicht? Der interessierte sich, dass der Haushalt in Ordnung war, der Wahl in Ordnung und dass Straßen gebaut werden und dass Häuser gebaut werden. Das ist ja auch genug. Und wahrscheinlich hat er gerade wieder den Haushalt durchgerechnet, als sie über das Godesberger Programm geredet haben. Und da haben die Genossen Drexler geblieben gesagt, nee, da schicken wir doch mal den Genossen Abendroth. Und da gab es eine Kampfabstimmung. Und wer hat gewonnen? Gassmann. Denn es gab in der SPD inzwischen einen Block, das war die sogenannte Rathauspartei. Das ging ganz ordentlich zu, auch im Magistrat war das so, Magistratssitzungen waren immer ganz kurz. Gassmann macht seine Vorschläge, Magistrat nickt, dann anschließend sind sie noch einen Kaffee trinken. Und so ging es auch in der SPD zu. Und der Rathausblock hat dann nun den Schorsch Gassmann geschickt und er kam noch auf den Parteitag. Dann kann man nachlesen, wie er vom Parteitag dann zurückkommt und sagt, ja, schöner Parteitag, sehr stimmungsvoll, gut, ja. Und ja, doch, prima, wir können stolz sein. Und dann sagten aber Höhne und Drexler und Klim, ja, was mit unserem Programm? Ich sagte, ja, das war in der Antragskommission und ich habe das bearbeitet. Und dann kam, ja, da hat er gesagt, ja, das kam an die Antragskommission, hat es bearbeitet und hat man sich halt geeinigt. Und da bin ich halt auch dafür gewesen. Aha. Und daraufhin fand anschließend die Neuwahl des Kreisvorsitzenden statt. Das war 1959. Der Kreisvorsitzende war nach wie vor der Bundestagsabgeordnete Gerhard Jahn. Also sind die oppositionellen Höhlen an der Spitze zu dem Jahn und sagten so, jetzt haben wir einen Gegenkandidaten. Oh, ich sagte, prima, wir sind eine demokratische Partei. Ja, klar, wunderbar. Das ist auch ein bisschen plural. Prima, wen habt ihr denn? Ja, wir haben den Kurt Klim genossen. Ja, mach doch mal. Und dann wurde abgestimmt und Klim wurde gewählt. Also Jahn gestürzt und Drechsler hat uns mal erzählt, dass Wolfgang Armbrot wurde Mitglied im Kreisvorstand, Linksruck. Und Drechsler hat uns mal erzählt, dass Armbrot da leichenblass da im Saal stand und sagte zum Klim, Kurt, ich glaube, das war ein Jahr zu früh. Das hat auch, die Herrenzeit hat nicht lange gedauert. Es gab da also scharfe Konflikte zwischen Fraktion und Partei. Und bei der nächsten Wahl dann, 1961, kam Jahn wieder. Klim wurde nicht gestürzt, sondern inzwischen war er umgezogen. Nicht aus politischen Gründen, sondern weil er eine Wohnung hat nach Kappel. Und Kappel gehörte nicht zum Kreisverband Marburg-Stadt, sondern Marburg-Land. Naja, und da war die Bahn frei und dann ging das wieder weiter. Und jetzt ging nun allerdings die Marburger SPD auch ziemlich nach rechts. Es fand auch eine gewisse Säuberung statt. Also Dieter Höhne wurde entlassen. Und das war alles wieder so, wie es gehört, nicht? Also die Opposition war nun weg. Dann gab es aber noch eine Turbulenz auf Bundesebene, nämlich der SDS. Der war ja nun auch inzwischen unlieb geworden. Da war es insbesondere Herbert Wehner, der sagte, können wir nicht gebrauchen, der muss raus, angeblich kommunistisch unterwandert. Der wusste ja schließlich, wie sowas gemacht wird. Und die SPD fasst einen Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen SPD und SDS. Flogen alle raus, die sie kriegen konnten. Und der SDS hat sich gewehrt unter seinem Vorsitzenden, der später in Marburg uns bekannt geworden ist, Eberhard Däner, der war Bundesvorsitzender im SDS, hockte damals in Frankfurt. Und der hat im Einvernehmen mit Armbrot gesagt, da wehren wir uns. Wir bleiben bis zuletzt drin. Wenn sie noch so beschissen ist, die Partei, wir bleiben drin. Aus der SPD tritt man nicht aus, man lässt sich rausschmeißen. Aber man lässt sich nicht einfach rausschmeißen durch Provokation, sondern man klammert sich fest. Es hat sogar vor denen noch eine Delegiertenkonferenz des SDS sich zum Godesberger Programm bekannt. Nicht aus Opportunismus, sondern weil sie sagten, Eberhard Däne sagte immer, drin bleiben bis zuletzt und dann möglichst viele mitnehmen. Und genau das war auch die Auffassung von Wolfgang Armbrot. Da gab es aber nun wieder Opposition im SDS. Im SDS, und da wieder angeführt von Höhne, der gar kein Student war, gab es eine Gruppe, die sagte, ne, das ist eine rechte Partei und das ist doch zahlbar kein Beitrag, das ist doch alles nur Opportunismus. Wir tragen den Kurs nicht mit. Schluss mit der SPD, wir brechen mit der SPD. Und sie bildeten einen eigenen SDS, das ist der USDS, Unabhängiger Sozialistischer Deutscher Studentenbund. Die hatten auch einen ziemlichen Einfluss hier. Und Armbrot hat das bekämpft. Er war also stocksauer. Diese Sektiererei konnte er gar nicht gebrauchen. Schrieb auch einen Leserbrief an die Zeit. Er wollte mit diesem Herrn Höhne da nichts zu tun haben. Also war ein richtig schöner Fraktionskampf. Und dann ja, verschwanden die allmählich, wurden dann Lehrer. Ich habe einen noch gekannt, sind ganz anständige Leute geworden, auch Oberstudienräte und so, aber so ein, zwei Jahre haben die da ordentlich für Aufruhr gesorgt, haben auch den Oberbürgermeister in die Blänke, das war eine Kneipe, vor das Verhör geladen. Der ist auch sogar hingedappt und hat sich von denen die Zunge rausstrecken lassen. Das war wirklich sehr eigentümlich, aber das war dann der SDS auch am Ende. Marburg gab es dann kein SDS mehr. Da war nun alles, man kann sagen, alles kaputt. Und für Wolfgang Armbrot, Wolfgang Armbrot nun gründet mit anderen Leuten zusammen, aus dem Kaflechtheim, Düker, eine sozialistische Fördergesellschaft. Er hat ja nun keine, keine, kein Geld vom Bundesjugendplan mehr gegeben, kein Geld von der SPD, der war blank, der SPD, SDS hatte kein Geld. Der Vorsitzende Eberhard Däne, wenn er telefonieren muss, dann muss er das vor Haus und D-Mark einwerfen und telefonieren. Und dann, wenn er die anderen Gruppen besuchen wollte, hat er sich an die Autobahn gestellt und ist per Anhalter gefahren. Also so blank waren die. Und dann gab es eben Professoren und so, die haben die Sozialistische Fördergesellschaft gegründet und die flogen alle auch raus. Abendroth wurde dann auch aus der SPD ausgeschlossen 1961, rechtswirksam 1962. Abendroth hat das später so getan, als hätte er es auf die leichte Schulter genommen. Das ist aber nicht wahr. Für Abendroth war das eine ganz bittere Niederlage und der hat wirklich gelitten darunter. Wenn man ihn gefragt hätte, wenn er jetzt mich hören würde, da ich das auch wieder sagen, ach, was du von solch redet. Nee, nee, also es ging ihm wirklich sehr schlecht. Er konnte sich auch Politik, glaube ich, ohne zwei Organisationen nicht vorstellen. Gewerkschaft, da gehört man hin, und Partei. Jetzt hat er keine mehr. Und es gab dann in der Sozialistischen Fördergesellschaft bald Auseinandersetzungen. Einige sagten, das ist wirklich nur eine Geldsammelstelle für ein SDS. Basta. Und Abendroth sagte, nein, wir müssen doch eine neue Partei haben irgendwie. Und die Fördergesellschaft nannte sich dann auch um in Sozialistischer Bund. Sozialistischer Bund. Aber man muss auch sagen, Abendroths schwere Niederlage war doch auch der Beginn einer neuen Laufbahn, nämlich in der außerparlamentarischen Opposition. Die gab es vorher noch nicht. Und jetzt bildet sich ein Potenzial tatsächlich links von der SPD, zunächst mal vor allem im akademischen Bereich, dann bald auch im publizistischen Bereich. Da spielte eine große Rolle 1962 die Spiegel-Affäre, als dann Intellektuelle sich da zum Landesverrat bekannt haben. Da kam so, also bewegt sich etwas. Dann hat Abendroth großen Vorteil gehabt, großen Vorteil, dass er eben doch ein deutscher Ordinarius war. Er war also beruflich abgesichert und hat eine ausgezeichnete Personalpolitik gemacht, hat auch dafür gesorgt, dass er nicht allein blieb. Heinz Maus wurde damals berufen und Werner Hofmann, man sprach dann später vom Dreigestirn in Marburg, er hatte wirklich, das hätte man diesem ehrlichen und offenen Kerl gar nicht zugetraut, dass der auch unheimlich gut intrigieren konnte, offensichtlich. Er hat es wirklich geschafft, wirklich. Also bei Werner Hofmann, da waren sich gar nicht sicher, die Ordinarien, was das nun eigentlich für ein Vogel sei. Und da hat er ihnen gesagt, ja, der hat ein Buch geschrieben über die Arbeitsverfassung der Sowjetunion. Und hatte ihnen Abschnitte geschrieben, vorgelesen aus der Arbeitsverfassung der Sowjetunion, wo nun der Hofmann auch richtig über den stalinistischen Terror geschrieben hat. Ach, sagt der Ordinarien, ja, ja, den nehmen wir. Und so kam er dann auch nach Marburg. Der SDS war im Bund nicht totzukriegen. In Marburg wurde er wieder gegründet. Als ich 1965 hier reinwackelte, hatte er 43 Mitglieder. Und es gab noch eine Entscheidung, eine bildungspolitische Entscheidung, die dafür gesorgt hat, dass Abendroth jetzt plötzlich Studenten bekam, eine Massenbasis bekam. Nämlich das Fach Sozialkunde wurde plötzlich Staatsexamensfach. Da war Schluss mit der japanischen Lackmalerei. Nicht? Sondern da war das also so, wenn jemand so zwei Fächer hatte, sagen wir, nehmen wir mal an, es hätte damals schon den Kommilitonen Björn Höcke gegeben, den es noch nicht gab, ne? Der hätte dann, war gut im Klimmzug, also studierte er Sport und dann liebte er die Germanen und dann studierte er Geschichte. Ne? Mit dieser Fachkombination sind zwei Nebenfächer, ist vielleicht nicht so gut anzukommen. Drei Nebenfächer wäre besser. Und jetzt kommt die SPD gelaufen und sagt, wir machen so ein Schulfach, da kann man Fakultas machen. Und der ideelle Vorgänger von Björn Höcke, der hätte dann gesagt, oh ja, mache ich. Der hätte ein drittes Fach gehabt. Und dann muss er bei Wolfgang Abendroth studieren. Und plötzlich waren die Hörsäle bei Wolfgang Abendroth voll und da hockten auch viele Kooperationsstudenten drin. Und die mussten sich auch das anhören, was er ihnen da erzählt hat. Und da das ja keine Propaganda war, sondern wirklich Aufklärung, waren ja nicht alle vernagelt. Ja, doch. Und so hat er dann auch unter korporierten Anhang gefunden. Und er bekommt plötzlich eine Massenbasis, noch als akademischer Lehrer. Denn dann gab es noch eine Sache. Es findet Anfang der 60er Jahre eine Süd-Nord-Drift statt. Es kommen Studenten aus Frankfurt und gehen nach Marburg zum Abendrot studieren. Die kommen meistens, haben bei Horkheimer Adorno studiert, fanden das auch gut, sind bis heute dankbar dafür. Aber dann war da, dann hörte man was mit Abendrot. Und dann haben sie auch so ein bisschen ungenügend, weil Ideologiekritik wichtig, aber sie wollten auch lernen, historisch konkret arbeiten. Und außerdem so Politik um die Ecke da, Ideologiekritik. Nee, auch so richtig handfeste Politik, auch mit, mit Arbeiterbewegungen, Parteien. Und da sammelt sich allmählich etwas an. Kommen völlig neue Gesichter. Da kommt zum Beispiel die Kommilitonin Renate Schmucker aus Frankfurt, heute bekannt als Renate Bastian. Die kommt hierher. Und dann irgendwie in ihrer Nähe kommt so ein Mensch, Gerd Meyer ist dann plötzlich da. So. Dann kommt irgendwann Dieter Boris. Der kannte nur wieder Gerd Meyer und da waren sie dann. Dann kommt dann Frank Deppe plötzlich. Und die waren dann alle da und hockten bei dem Abendrot. Und vorher gab es schon die Kommilitonin Margarete Steinhauer aus Frankfurt und ihren Freund, späteren Ehemann Karl-Hermann Tjaden. Die waren dann auch schon da. Dann irgendwann, als der Eberhard Däne nicht mehr SDS-Vorsitzender war, brauchte er einen Job. Abendrot redet mit seinem Freund Maus. Maus sagt, ich brauche einen Assistenten. Und da wurde dann Däne hier noch. Plötzlich bildet sich ein Milieu. Und ja, wie war das mit diesen jungen Leuten? Die gingen zum Abendrot studieren und fanden das toll, fanden ihn auch gut, fanden ihn immer großartig. Aber haben noch was Zweites entdeckt. Das sind ja noch andere. Sie sind so alt wie ich. Ach, was ist das für ein Interesse? Ach, dann kam noch der Rilling dazu. Das sitzt hier auch noch. Na guck. Und die fingen dann an, sich untereinander zu belehren, bildeten Arbeitskreise. Die Arbeitskreise waren öffentlich. Und da bildet sich allmählich die zweite Marburger Schule der nächsten Generation. Oben drüber immer noch der Abendrot, ganz klar. Aber da plötzlich ist da... Sammeln sich was an. Lehramtsstudenten, Korporierte. Das setzt sich dann auch in der Studentenpolitik fort. Abendrot war sehr, bei einigen Studierenden, Korporierten sehr angesehen. Zwar auch, erstens, zweitens, weil er etwas gemacht hat, was sehr geschätzt war bei Korporierten, weil er den Kopf hingehalten hat. Kopf hinhalten bei Korporierten bedeutet, in der Mensur nicht zurückzuzucken. Also man schlägt sich zwar auf den Schädel, das kann jeder. Aber wenn der andere dir auf den Schädel schlägt und du darfst und du bleibst stehen, dann bist du ein Kerl. Wenn du zuckst, kommst du in Bierverschiss. Und Abendrot war einer, der hat ja den Kopf hingehalten. Und deshalb haben sie ihn so als Mannskerl geachtet. Und dann haben sie ihn auch mal auf Haus eingeladen. Da gab es den Kommilitonen von der farbentragenden, auch nicht schlagenden Verbindung Friedrich-Martin Balzer. Der lud ihn aufs Haus ein bei Wingolf und sollte Abendrot das erzählen über die Geschichte der Kooperation. Und da kam er hin in seiner unwiderstehlichen Art, unheimlich höflich, unheimlich freundlich, sehr gewinnend, hat er denen erklärt, was das alles für Idioten waren. Salz in die Wunden gerieben, also ach, und hat erklärt, also es gibt auch keinen richtigen Unterschied zwischen Konservativismus und es war, ihr wart nicht, sie waren nicht gleichgeschaltet, haben sie selber gleichgeschaltet, hat ihr wirklich das ganze Kooperationswesen in die Tonne gedreht, aber das mit dem freundlichsten Gesicht von der Welt und in der Höhle des Löwen. Und da gehört sich ja mal so ein Vortrag, dann bedankt man sich artig. Und dann wird der Erstchargierte, der schickt dann seinen Leibfuchs und geleitet Herrn Professor an die Tür, flach und wach und so weiter. Also, und das führte dann dazu, dass 1965 die Studentenschaft sich geändert hat. Jetzt ist die Zeit vorbei mit Alexander Gauland. Jetzt gibt's in Marburg immer noch keinen, da gibt's jetzt ein Studentenparlament plötzlich, zunächst noch vom RCDS dominiert, aber es gibt doch schon wieder einen ersten Vorsitzenden, das erste Vorsitzende. Das ist der Kommilitone Ulrich Heinz, dessen Ansichten zum Ukraine-Krieg ja mit viel Freude ja zurzeit lesen können, der oberösterreichischen Presse, der dann dann auch sehr aktiv bis heute in der GEW war. Und es bildet sich ein Bündnis in der Studentenschaft gegen den Feind von rechts. Der Feind von rechts ist der RCDS. Und die Spitzenfigur im RCDS ist ein gewisser Friedrich Bohl. Das war der Kommilitone Bohl. Der saß immer lächelnd im Studentenparlament, hat wenig gesagt und hatte so einen vierschrötigen Kommilitonen, den Kommilitonen Schuchert. Der musste die Dreckarbeit machen, hat auch manchmal versucht, vergessen den Hosenlatz zuzumachen. Das war so der Tölpel, aber daneben eben der sehr elegante Friedrich Bohl. Und da hat sich ein Bündnis, und die waren noch am Ruder. Und jetzt gab es ein Bündnis, das bestand. Es gab also eine Differenzierung unter den Korporierten. Es gab einige Korporierte. Und es gab dann, ganz wichtig, die Humanistische Union und die Humanistische Studentenunion unter ihrem Anführer Christoph Ehmann. Und die bildeten eine Koalition, die war wirklich bunt. Da gab es so ein paar Korporierte, gab es dann als Scharniergruppe die Humanistische Union. Dann gab es den Liberalen Studentenbund Deutschlands mit, wie hieß denn der hessische Bundesminister der FDP? Wolfgang Gerhard, der war auch da für den LSD. Und dann gab es noch die Arbeitsgemeinschaft für gewerkschaftliche Fragen, vertreten durch Matthias Belz, den wir auch kennen als den Kabarettisten. Und dann war der SDS natürlich auch dabei. Und das war auf Bundesebene gab es so eine Koalition, die höchster Verbände, die haben sich im Kloster Höchst getroffen, um da, heute würde man sagen, sozialliberales Bündnis gegen rechts zu machen. Und insbesondere die Gespräche zwischen, also Bohl, das war ein wunderbares Feindbild, ne? Und dann auch ein wunderbares Tandem waren auch Matthias Belz und Wolfgang Erhard, weil der Matthias Belz, der war nicht zufällig Kabarettist, der konnte kein ernsthaftes Wort sagen. Wenn er was sagte, war es ein Witz. Und da sollten wir ein Programm machen und das sagte, ja, da machen wir es doch so, da schreiben wir rein. Wenn der auf VfB Marburg Fußball spielt, kriegt jeder Zuschauer ein Gewehr, damit er auf den gegnerischen Tormann schießen kann. Und das sagte Wolfgang Gerhard. Aber Herr Belz, das kann man doch nicht machen. Da wird doch keiner mehr Fußball spielen. Der war völlig humorlos. Also es war wirklich, aber man merkte plötzlich, man vergleiche das mal, was ich jetzt geschildert habe über die Schwingerzeit. Und dann gab es 1966 zwei merkwürdige Ereignisse, die jetzt nur im Nachhinein merkwürdig sind. Damals ganz komisch. Wolfgang Armbrot wurde 60. Ja. Und da gab es Kooperationsstudenten, die sagten, ja, das ist unser verehrter akademischer Lehrer, da musst du einen Fackelzug gemacht werden. Sie wollten einen Fackelzug bringen. Und der SDS kam zur Spitze und sagte, das fehlt gerade noch. Das ist doch 1933, 30. Januar, Brandenburger Tor. Da sind wir aber schwer dagegen. Und hat auch den SHB gewonnen. Inzwischen hat die SPD nämlich wieder einen eigenen Verein gegründet, Sozialdemokratischer Hochschulbund. Die wurden auch schon ein bisschen komisch. Und die haben, das boykottieren wir. Und dann dachte ich, auch komisch, machen jetzt die Korporierten Fackel zu und der SDS sitzt zu Hause hinterm Ofen, nicht? Also dann haben sie gesagt, gut, müssen wir mal mitlaufen, ne? Dann sagt die Korporierten, ja, da muss auch was gesungen werden. Da kann man eigentlich nur singen, na was? Gaudia amus igitur. Jetzt haben sie zum Glück dann Lisa Armbrot eingeweiht und sagten, Jörg Feldfield, die fand das auch ganz witzig, hat aber dem Armbrot gesagt, da braut sich was zusammen, jetzt wollen die was singen. Da sagte Armbrot, soll nichts gesungen werden. Na gut, dann hieß es, machen wir das alles stumm. Und dann versammelte man sich in der Ketzerbach und dann wurden Fackeln da ausgetragen. Und dann merkt man plötzlich, da kamen auch Leute von auswärts, Lehrer, die bei ihm studiert haben. Einer kam mit einem riesen Rosenstrauß. Der SDS-Bundesvorstand war da, plötzlich pfiff einer, plötzlich die Internationale, das war überhaupt nicht angesprochen. Und dann waren so ein paar hundert Leute, kamen zu seinem Wohnhaus, gingen da hoch. Und dann wurden Reden gehalten und als Sprecher der Studentenschaft, der Kommilitone, eine schlagende Studentenverbindung, der Kommilitone Michael Konitsch hat bei dem akademischen Lehrer doch sich für sein Eintreten für freiheitlich-demokratische Grundordnung und so bedankt, was den SDS dann also irgendwie doch sehr gekrämt hat. Der hat dann seinen Vorsitzenden nochmal hochgeschickt, dass er auch eine Rede halten wird. Das galt auch noch nicht taktlos, war es ja auch. Und dann sollte gesungen werden, dann musste man mit dem SHB ausgemacht. Wir singen aber jetzt doch was. Wir singen Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Sagte der SHB, ja, aber nur die ersten beiden Strophen. Die dritte Strophe, da geht es ja schon heilig, die allerletzte Schlacht. Also das muss man auch wieder. So, und dann haben wir auch angestimmt. Erste Strophe, zweite Strophe. Und der SDS hat dann noch die dritte Strophe gesungen. Und da kam schon der SHB-Vorsitzende, aufhören, aufhören. Das war wirklich sehr lustig, die ganze Geschichte. Aber das ist in den konservativen Kreisen in Marburg ist das außerordentlich sauer aufgestoßen. Sie waren immer noch, da ist der Zuchthäusler und der Zuchthäusler hatte wenig Verbündete eigentlich, hatte eigentlich nur zwei Verbündete, nämlich zwei dubiose Gestalten. Die eine, übrigens von der Süd-Nord-Drift habe ich nun glatt vergessen, dass noch einer aus Frankfurt nach Marburg kam, es war Jürgen Habermas. Bitte Exkurs nochmal. Der konnte nämlich in Frankfurt nicht mehr landen, weil der Horkheimer ihn loswerden wollte und ist ja dann nach Marburg und Abendroth hat dann auch durchgeboxt in der Fakultät, dass er habilitiert wurde. Und jetzt bitte ich jetzt mal Exkurs und das war auch kompliziert. Der hat erstens, hat er, das war seine Schrift Strukturwandel der Öffentlichkeit. Da wollten solche Kant-Kapitel rein. Da waren aber die Kantianer in Marburg, die waren ja schon seit Cohen wichtig und die waren nun außerordentlich, also wenig erbaut mit diesem Kant-Kapitel. Und der Professor Reich aus der Wilhelmstraße, aus der Friedrich-Naumann-Straße sagte, nee, der muss aber erstmal bei ihm vorbeikommen und mal sich ein bisschen bilden in Kant. Da musste der arme Habermas dann immer dorthin und das katechisiert werden in von dem Reich. Und dann wurde die Habilitationsschrift angenommen, aber mit Ausnahme des Kant-Kapitels, weil die Philosophen sagen, geht doch nicht. Also war Habermas habilitiert, wurde hereingerufen, bekam seine Urkunde, wurde gratuliert und ging raus. Und dann sagte einer, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Das ist eine Mehrheit. Aber nach Habilitationsordnung Zweidrittelmehrheit. Das war keine Zweidrittelmehrheit. Da saßen nun alle ganz betröppelt. Das hat uns Habermas selbst erzählt, als er 1981 war, also hier war. Da hockten sie alle ganz betrüppelt und wussten nicht, wie sie das, die Kuh wieder vom Eis kriegen sollten. Und da kam nun Abendroth, der war der Jurist. Und der sagte, ja, das ist ein Verwaltungsakt. Da hatte ich Paragraphen. Und ach, das ist ein Verwaltungsakt. Sie sind, haben ihn reingerufen, sie haben ihn gratuliert. Und nach Paragraph so und so ist er unwiderruflich. Und sie blamieren sich für ganz, vor ganz Deutschland, wenn sie denn, und vor ganz Deutschland wollen sich, also, nicht blamieren, haben gesagt, da wollen wir stillschweigen bewahren lassen. Und Habermas war dann habilitiert. Also hat er selbst uns erzählt, das ist eine Anekdote, aber es ist eine Schote. Ne? Also der Abendroth war wirklich sehr geschickt. Und er hat auch mit einigen Leuten ganz gut gekannt und könnt. Und mit zwei Leuten Fakultät konnte er sehr gut. Das eine war ein gewisser Ernst Nolte. Und ja, und Ernst Nolte, der war nämlich... Das war wieder so ein Fall. Damals war es in der Uni noch so üblich, dass die Ordinarien nach dem Schornsteinfegerprinzip berufen worden sind. Es wurden also so viele Leute habilitiert, wie gerade für Stellen frei waren. Also wenn der Schornsteinfegermeister 30 Jahre Schornsteinfegermeister war, da wurden natürlich 25 Jahre keine Lehrlinge ausgebildet. Aber dann im 25. wurde dann eine Stelle geschaffen. Und so war es auch. In Marburg wurde eine Stelle frei. Und jetzt guckte man, wer ist denn da habilitiert? Und da war keiner. Und dann stellte man fest, oh doch, da gibt's einen. Da hat sich schon klar einer habilitiert, der heißt Nolte. Nolte, wer ist denn das schon wieder? Ja, erstens ist er Lehrer, der ist Lehrer. Der ist also nicht die Ochsentour-Lehrer, der hockt als Studienrat irgendwo. Er hat nebenbei seine Habilitationsschrift verfasst, hat dann immer... nachdem er die Hefte korrigiert hat, eine Schüssel kaltes Wasser in die Füße rein, damit er wach blieb, und hat das Buch Der Faschismus in seiner Epoche geschrieben und da standen komische Sachen drin. Da stand nämlich drin, das gibt das Freiheitliche, das liberale System, das ist nach allen Zeiten offen, das ist das Liberale dran, lässt alles zu, auch sein Gegenteil, auch seine Negation. Nichts sind wir auf der Demokratie, muss alles zu, aber das ist in Gefahr. Und man hätte auch statt liberalen System Kapitalismus sagen können, aber das wollte er nicht. Und es gibt eine Gefahr für das liberale System, das war der Bolschewismus. Was machen wir mit dem Bolschewismus, wenn er das liberale System gefährdet? Das geht ja eigentlich doch nicht. Und da kommt das liberale System und hat einen Helfer, ist der Faschismus. Und das liberale System steht in Gefahr, sich selbst aufzuheben, indem es seine Negation als Faschismus gegen die anderen Negationen beruft. Interessanter Gedanke eigentlich, ne? Kann man eigentlich, könnte fast von Reinhard Kühnel sein, wenn man Kapitalismus sagt. Aber das hat den Konservativen auch den Nahen nicht gefallen. Das widersprach nämlich der Totalitarismustheorie. Totalitarismustheorie. Dann wollen sie den eigentlich nicht haben. Hatten aber das Problem, dass sie keinen hatten. Da war aber noch der Heinz Maus, der hat eine große Zigarre und hockt in der Fakultät und sagt, doch, er hat noch einen. Der hieß, ne, wie? Hopp, hopp. Der nuschelte ohnehin, wollen sie alles, können sie das mal buchstabieren? Ja, H-O-B-S-B-A-W-M, Hopsbawm. Ah, komischer Name. Ja, sagt er, aber der hat Bücher geschrieben, Sozialrebellen, das haben sie nicht so gern gehört. Aber der ist in London, ist schon ganz berühmt. Da sagt er, nehmen wir doch diesen, wie heißt er wieder? Hopsbawm. Und das haben sie dann auch ventiliert. Aber Hopsbawm hat sich wohl erkundigt, was Marburg ist und sagt, vielen Dank und hat es nicht gemacht. Und dann haben sie dann doch zähneknirschend den Nolte. Und er war dann erstmal ganz isoliert. Der spätere Nolte, den wir alle gar nicht leiden können, war das noch nicht. Und ich kann mich noch erinnern, wie er in Armbrusts Dienstzimmer da hockte auf dem Sofa, sich gut unterhalten haben. Und der zweite Bündnisgenosse von Abendroth war auch ein eigentümlicher Mensch. Gerd Meyer kennt ihn ganz intim. Das war der Osteuropäer, Osteuropa-Historiker Peter Scheibert. SS-Untersturmführer, führend beteiligt am Raub von russischem Kulturgut und auch des Archivs der KPdSU in Smolensk. Eigentlich hätte er gut hierher gepasst, war aber so ein bisschen Bohemian und irgendwie auch so ein bisschen exzentrisch. Und der gehörte irgendwie. Und der fing an, für den Abendroth sich zu interessieren, weil der als glühender Antikommunist, der war nicht nur Antistalinist, sondern glühender Antikommunist, interessierte er sich für alles, was den Sozialismus schwächen konnte. Trotzkismus fand er hochinteressant. Bakunin, alle Gegner von Marx fand er großartig. Und der Abendroth fand er, ja, der ist ja auch aus der SPZ abgehauen, der ist auch so einer, der ist interessant, ne? Und da fing er an, da so kollegial sich mit dem Abendroth anzufreunden. Ansonsten waren sie isoliert. Kam dann Wolfgang Klafkin noch, das wurde schon besser, die ganze Geschichte. Ansonsten war aber dieser Geburtstag vom Abendroth, jetzt sind wir wieder da, 1966, für die Rechten wie ein Alarmsignal. Das ist ja ein gefährlicher Typ. Das sind ja, das, wir dachten, das ist der Zuchthaus, das sieht man den doch an, dann läuft noch einem geschreiften Schräflingsanzug noch. Aber nein, was ist denn da los? Und dann gibt es einen Tag, an den ich mich, dann will ich dann auch schließen mit, dann, der mich sehr beeindruckt hat. Jetzt haben wir ja nun den Asta mit dem Vorsitzenden Ulrich Heinz. Der lud ein zum Tag der Deutschen Einheit, 17. Juni 1966, Audimax. Und das sah so aus, als wenn es eine große Konfrontation gäbe. Rainer Rilling, glaube ich, kann sich noch erinnern, sagen, müssen wir alle helfen, dem Amt unterstützen gegen die Rechte. Und dann sollte er über den 17. Juni reden. War brechend voll. Und dann lief der Abend. Also ich dachte, er hat 3 Stunden geredet. Aber war keine 3 Stunden, war wahrscheinlich wirklich nur 1,5 Stunden. Redete er, wie seine Art war, wie ohne Punkt und Komma. Und sagte, ja, der 17. Juni war ein Arbeiteraufstand. Seit 1918 der erste Arbeiteraufstand. Die Deutsche, habe ich vorhin schon erzählt, die deutsche Arbeiterklasse lebt noch in der DDR. Und dann erzählte die ganze deutsche Geschichte rum, was mit der Arbeiterklasse würde, wie sie betäubt würde und so weiter. Und wie das Klassenbewusstsein doch so verschüttet ist im Westen und dass daran gearbeitet werden muss, dass die westdeutschen Arbeiter auch so klassenbewusst werden wie die ostdeutschen. Und es geht um die deutsche Einheit. Und es ist eigentlich die Aufgabe der deutschen Arbeiterklasse, nicht des Adenauer, nicht des Ulbricht, die deutsche Einheit wiederherzustellen. Die deutsche Arbeiterklasse muss die deutsche Einheit erstellen. Was ich hier referiere, ist nicht das, was ich damals gehört habe, obwohl das gesprochen hat. Ich habe mir später die Rede mal besorgt. Da klang das ganz sanft. Er war für die deutsche Einheit. Und als er fertig war, war erstmal ganz still. Und plötzlich ist ein ungeheurer Tumult ausgebrochen, ungeheurer Jubel. Also es war ganz wie verrückt. Heute würde man sagen, Standing Ovations war es nicht, aber es war ein Riesending. Merkte man plötzlich, da ist jetzt. Und ein paar Tage später bekam Abendroth einen Brief von Peter Scheibert, wo ihm die kollegiale Freundschaft aufgekündigt hat. Da begann 68. von rechts, weil sie sagten, nee, da ist etwas, was bekämpft werden muss. Also das war, und wie gesagt, ich habe vor ein paar Jahren das zufällig gefunden und dachte, ach, das ist aber das, das habe ich gar nicht so gehört. Aber die Leute müssen das irgendwie begriffen haben. Es hat also so in den Jahren zwischen Armdorfs Rauschmiss 1961 und dieser Rede hat sich etwas geändert und merkwürdigerweise ist das dann auch überregional auch schon zur Kenntnis genommen worden. Es kommt dann im Sommer 1966 kommt ein Fernsehteam nach Marburg. Da gab es im ZDF Thilo Koch, Student sein in Deutschland. Und der hat eine feine Nase gehabt, dieser Thilo Koch, ein konservativer Typ. Und den Film gibt's noch, ist hier archiviert. Das ist sehr lustig, das zu lesen. Da merkt man so dieses ganze Bild von Marburg. Da werden die Kooperationen gezeigt. Dann wird auch der SDS gezeigt. Und das war ungewöhnlich. Dann wird gezeigt, ach, das interessiert Reporter immer, wie ist denn mit dem Sex? Ach, so, das wird rumgefragt. Und dann gab's dann eine Kommilitonin, die war damals berühmt, weil sie mit ihrem Freund im Bett erwischt worden ist, im Studentendorf rausgeflogen ist. Das war normal, aber es war nicht normal, dass die sich gewehrt hat. Ich sagte, nee, das ist Intimsphäre und ich protestiere hiermit und mache einen riesen Fass auf. Und im SDS bin ich auch und das war die Genossin Franziska Wiethold. Den Namen kann man nennen, weil sie das immer wieder publik macht. Plötzlich dieses Thema, plötzlich ist auch da. Also es war wirklich ganz merkwürdig unter der Decke. Ist sowas. Jetzt können wir vielleicht wieder zum Anfang zurück. Das hat auch mit der Großwetterlage was zu tun. Denn 1961 ist die Mauer gebaut worden. Schrecklich, empörend, oh, furchtbar. Aber das Blöde ist ja, sie ging auch nicht weg, die Mauer. Und die DDR und der Westen hat nicht eingegriffen. Und die DDR war immer noch da und fing auch an, so ein bisschen zu gedeihen. Und jetzt fingen wir an, ja, was ist mit denen da drüben los? Und dann gab's dann auch schon so einen Politikprofessor, Iring Fetscher, der schrieb ein Buch von Marx zur Sowjetideologie, das wurde dann Schulbuchlektüre, wurde auch als Material für die Truppe verteilt. Da konnte man dann auch schon lesen, was mit dem Marxismus los ist. Und man merkte plötzlich, ja, eigentlich ist das sehr unsympathisch, aber es ist da, es ist ein Machtfaktor. Dann tritt der Adenauer zurück. Sein Nachfolger ist ein schwacher Kanzler. Und irgendwie hat man den Eindruck, komisch, da muss was passiert sein in der letzten Zeit. Es ist irgendwie, hängt was in der Luft. Alles nach außen ganz normal. 65, Erhard einen riesen Wahlerfolg eingefahren. Willy Brandt zum zweiten Mal als Kanzlerkandidat gescheitert, 61, 65, der schien ein erledigter Mann zu sein, ging nach Berlin wieder zurück. Also eigentlich SPD, kann mich an die betrübsten Gesichter noch von Wähler und anderen im Fernsehen sehen. Alles furchtbar. Und trotzdem eine schöne Situation. Die Opposition ist noch nicht stark, was zu reißen, aber oben, da wackelt auch etwas. Und in diesem Vakuum ist etwas los. Irgendwas los. Es hing irgendwas in der Luft. Jetzt sind wir jetzt im August 1966, sind Sommerferien und irgendwas ist in der Luft. So, und jetzt machen wir einen Cliffhanger. Jetzt müsste noch gesagt werden, was in der Luft ist. Und das erzähle ich das nächste Mal.